Fritz. Podcast. Blue Moon. Heute ist der erste Freitag im Monat, das heißt, wir lösen Rätsel. Ihr seid also eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, um mir Fragen zu stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann und euch auf diese Weise an die näheren Umstände eines von mir noch zu schildernden Sachverhaltes heranzutasten. Die Sachverhalte, die ich schildere, sind so kleine Rätselgeschichten aus dem Moses Verlag, heißen Black Stories. So Pappkärtchensammlungen sind das. Vorne auf dem Pappkärtchen steht immer ein Sachverhalt. In diesem Falle heißt der Sachverhalt: Der Mann, ein einfacher Dieb, hätte noch am Leben sein können, doch sein Beruf wurde ihm zum Verhängnis. Das sage ich so, ja, dann frage ich euch, was ist da passiert? Dann ruft ihr ja an unter 0331 70 97 110 und stellt mir Fragen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann und kriegt so raus, was da passiert ist. Zu gewinnen gibt's nichts außer Fame. Das ist ja auch schon mal was, ne? Haben ja die wenigsten heutzutage. Also da musst du ja schon irgendwie... Ach, ich erzähle jetzt nicht, was man machen kann, um schnell Fame zu kriegen, weil das hat meistens damit zu tun, dass Menschen zu Schaden kommen oder Dinge kaputt gehen. 0331 70 97 110, das ist der Rätsel Blue Moon hier. Und das erste Rätsel, das wir spielen, heißt, ich sag's nochmal, der Dieb. Der Mann, ein einfacher Dieb, hätte noch am Leben sein können, doch sein Beruf wurde ihm zum Verhängnis. 0331 70 97 110 anrufen, mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Und wenn ihr Mädchen seid, dann werdet ihr selbstverständlich bevorzugt behandelt, denn diese Sendung diskriminiert Männer. Und zwar aktiv. Ja? Also Frauen, die anrufen unter 0331 70 97 110, kommen sofort dran, ja? Ohne viel Federlesens. Ja, und Typen werden dann im Zweifelsfall schlecht behandelt. Im Zweifelsfall. Wenn außer Typen keiner anruft, dann bin ich natürlich auch nett zu Typen, weil von irgendwas muss ich ja auch leben. Ne? 0331 70 97 110 für den Rätselblumen. Das war der Kraftfutter-Mischwerk-Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ich hätte ganz gerne, dass ihr anruft und mir Fragen stellt, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann, auf das ihr rausfindet, was hier passiert ist. Der Mann, ein einfacher Dieb, hätte noch am Leben sein können, doch sein Beruf wurde ihm zum Verhängnis. Ja, und wenn ich nicht hier irgendwie blöd rumgemacht hätte und im Internet gesurft, als die Musik lief, wüsste ich auch jetzt schon die Antwort. Jetzt so muss ich mir die Antwort jetzt durchlesen, während ich mit euch rede. Ich weiß überhaupt nicht, ob das geht. Kann man lesen, während man spricht? Kann mir das mal jemand sagen? Timo? Kann man lesen, während man spricht? Timo ist skeptisch. Dann hole ich doch jetzt einfach erstmal den Albrecht aus Bad Belzig in die Leitung. Hallo Albrecht aus Bad Belzig. Hallo Holger. Fällt mir gerade so ein, Bad Belzig. Hat das Belzig eigentlich irgendwas gebracht, dieses blödsinnige Bad davor zu setzen? Nee, ne? Ja, es ist eine Kurstadt geworden, da wir die Therme haben. Ja gut, aber die Therme frisst der Stadt die Haare vom Kopf, oder? Ist das so eine Investitionsruine, nee, oder nicht? Nee. Die Stadt baut, hat im letzten Jahr 5 Milliarden Schulden erst abgebaut. Aha, wie haben sie das gemacht? Weil irgendjemand hat mir mal erzählt, dass die Therme ein totales Zuschussgeschäft wäre. Kann sein, dass es erst rechnen muss, aber Belzig ist trotzdem so gut, dass es schafft, Schulden abzubauen. Ah, ordentliche Telefone gibt's nicht in Belzig, ne? Warum? Weil du total scheiße klingst. Oder ist das ein Samsung-Handy? Ja. Entschuldigung, aber meistens so wenn... Besser? Nicht unbedingt. Außerdem kann man an den zwei Worten so und besser kaum erkennen, ob die Verbindungsqualität sich verbessert hat. Dazu muss man ganze Sätze sprechen, aber ich lasse dich ja nicht zu Wort kommen, wie es so meine Art ist. Sag doch mal einen ganzen Satz. Auf jeden Fall, ich habe mir schon mal ein paar Notizen zu der Frage gemacht. Das ist gut. Der Witz ist eigentlich, also ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren hier, diese Hörertalk-Sachen. Und fast immer, natürlich nicht immer, aber fast immer, ich würde mal sagen so 85% Treffgenauigkeit, sind miese Verbindungsqualität, also miese Sprachqualität immer ein Samsung-Handy. Und das ist witzigerweise, ist mir das erste Mal aufgefallen, da gab es noch keine Smartphones. Das muss so um die 2007 rum gewesen sein. Das heißt, Samsung kriegt es anscheinend nicht wirklich auf die Reihe. Interessant, ne? Nee, eigentlich völlig uninteressant. Könntest du mir vielleicht nochmal deine E-Mail-Adresse sagen? Wie wird wohl die E-Mail-Adresse von Holger Klein sein, der bei Fritz arbeitet? Komm, Rätsel. Wie ist es wichtig, wie alt der Mann ist? Was? Ist es wichtig, wie alt der Ich habe nicht Mann die leiseste Ahnung. Ich habe die Lösung noch nicht gelesen, weil ich eben damit beschäftigt war, im Internet zu surfen, obwohl ich eigentlich die Lösung hätte lesen sollen. Darum hole ich jetzt mal den Paul aus Lichtenberg, das ist in Berlin, in die Leitung. Guten Abend, Paul. Servus. Paul, du hast kein Samsung-Handy, oder? Ich hatte mal eins, aber ich kann Samsung morgen auf der IFA auch mal fragen, warum die Qualität immer so schlecht ist. Samsung auf der IFA trollen gehen, gute Idee. Paul, Albrecht, unterhaltet euch doch mal kurz, während ich hier die Lösung lese, wie ich es eigentlich vorhin hätte tun sollen. Ich kann jetzt auch noch öfter sagen, dass ich meinen Job nicht in der Lage bin, anständig zu machen. Unterhaltet Paul, euch mal über irgendwas. Paul, kennst du das Spiel schon? Black Stories, ja, klar. Kennst du eigentlich auch die mit dem Tankflugzeug? Mit dem was Flugzeug? Tankflugzeug. Tankflugzeug? Ich glaube nicht. Mit dem Löschflugzeug. Also irgendwas mit dem Flugzeug kenne ich, glaube ich, aber mit dem Tankflugzeug sagt mir jetzt gerade nichts. Weil es mit Wasser gefüllt ist, deswegen. Nee, ich glaube, die kenne ich nicht. Achso. Kennst du welche, die nicht von Menschen handeln? Ja, und zwar einen hat mir Holger erzählt, und zwar die mit dem Käfer. Okay, nee, sag mir, ach so, warte mal. Nee, ich glaube, ich kenne nur eine mit Fischen. Kommt da jetzt noch was? Nee, anscheinend ja. Nicht. Also das ist, und ja, da. Also das war ja jetzt, also dynamisch war das jetzt nicht, ne? Habt ihr aber selber gemerkt, oder? Da müssen wir noch mal ein bisschen üben, würde ich sagen. Das machen wir übrigens nächste Woche. Nächste Woche mache ich ein Experiment. Ist das nächste Woche? Ich glaube, es ist nächste Woche. Nächste Woche ist der 11., ne? Der 11. Ja, da machen wir ein Experiment. Da mache ich alle Leitungen auf und sage gar nichts. Zwei Stunden lang. Und dann mal gucken, was daraus entsteht. Egal, machst du dann... Du musst nicht Angst haben, dass du auf einmal diese... Man versteht dich praktisch gar nicht, Albrecht. Du musst irgendwas, musst du machen. Musst du dann nicht wieder aufpassen, dass dass der Notfallsignalton nicht wieder ankommt? Nee, die Leitungen sind ja auf. Du kannst ja anrufen und kannst dir was erzählen. Ach so. Vielleicht lege ich ein Musikbett drunter oder so, damit hier ein bisschen Signal ist oder sowas. Ich bin mal gespannt. Das könnte interessant werden. Könnte auch total in die Hose gehen. Ich bin wirklich gespannt. Und du sagst wirklich null. Du schmeißt höchstens. Ich sage null. Ich werde hier natürlich so ein paar Drop-ins haben und sowas. Also so ein paar Geräusche irgendwie, die was sagen. Die werde ich aber standardisieren. Und hab dann hier eine Jingle-Maschine und dann mache ich alle Leitungen auf. Und wer anruft, kommt ins Radio. Und zwar einfach so. Da werden dann natürlich total viele so Honks und Latenz-Nazis und was weiß ich was für Spacken anrufen und hier rumkrakeelen und dumm Zeug labern und so. Die muss ich dann halt alle einzeln rausschmeißen, sobald irgendwie was schief geht. Aber vielleicht ruft halt auch jemand an und trägt ein Gedicht vor oder so. Weißt du? Kann also ja auch passieren. Freie Team ohne Moderator. Genau. Ich bin gespannt, was passiert. Was hat dein Chef dazu gesagt? Der fand die Idee gut, solange ich darauf achte, dass halt diese ganzen Latenz-Nazis hier auch wieder rausfliegen. Weil ich meine, diesen Leuten willst du halt kein Forum bieten. Ne? Reicht ja, die Facebook vollkotzen. Naja, wir werden das sehen. Also heute spielen wir erstmal ein Spiel. Ich habe die Lösung mittlerweile gelesen und Mehdi ist auch noch in der Leitung. Hallo Mehdi. Moin. Moin. Mehdi, was ist das für ein Geräusch da bei dir im Hintergrund? Das nennt man Intercity Express. Oh. Das spielt in der ICE. Ah, Intercity Express. Ich kann mich noch dran erinnern, dass das Ding mal Intercity Experimental hieß. Ja. Das muss richtig lange her sein, habe ich dann, als mir das eingefallen ist, gedacht. 94, glaube ich, 94, 95, ich weiß es aber nicht. Ich weiß es auch nicht genau mehr. Aber es, ja, 90er mindestens, also habe ich noch nicht in Berlin gewohnt. Ja, und auch wenn man heute damit fährt, hat man oft das Gefühl, dass das alles nur ein riesiges Experiment ist, ne? So wie das Schipper trappelt und nicht funktioniert, wenn es denn überhaupt unterwegs ist. Ja, und das hatte ich heute schon, dass es nicht funktioniert. Ja, natürlich ist die Deutsche Bahn. Wie sollte da auch was funktionieren? Holger, sind das die Züge, diese hohen Züge, die jetzt etwas, sind das die ganz modernen oder etwas älteren? Hä? In der City Express. In ICE, kennst du, ne? Achso, die. Ja, das sind die. Ja, die sind schön eigentlich. Nee. Wenn du wissen willst, was möglich wäre, wenn die Deutsche Bahn ein bisschen anständiges Unternehmen wäre. Nee, die Deutsche Bahn. Dann fährst du zwischen München und, wo fährt denn der hin? Fährt der bis Berlin oder fährt der sogar noch ein Stück weiter? Es gibt einen ICE 1000 und 1001 heißt der, glaube ich. Das ist ein Zug, es ist ein Zugpaar, also es gibt nur zwei Züge davon. Die sind in den 90er Jahren mal unter dem Namen Metropolitan zwischen Hamburg und Köln eingesetzt worden. Ja. Das sollte so ein Luxuszug werden. Hat die Bahn natürlich verkackt, weil es die Bahn ist, weil... sagen, ist halt die Bahn. Die haben es halt nicht geschafft, das Ding auch nur ansatzweise wirtschaftlich zu betreiben, weil sie es auch nicht geschafft haben, da eine vernünftige Tarifstruktur und sowas zu machen. Also du konntest da, du hast dir eine Fahrkarte gekauft oder zwei in einem Abstand von 5 Minuten und die waren halt preislich, was weiß ich, wie viel zig Mark auseinander, so dass es überhaupt keinen Sinn gemacht hat, da was zu buchen. Aber diese Züge fahren halt immer noch, weil ne, wenn du so ein Zug, der ist halt auf was weiß ich wie viele Jahre oder Jahrzehnte funktioniert so ein Ding. Und die Bahn hat dann halt diese Verbindung eingestellt, nachdem sie damit gescheitert sind, und setzen diesen Zug jetzt ein zwischen Berlin und München. Der fährt morgens um 6 in Berlin los und ist halt, naja, 20 Jahre alt fast. 20? 15, 20 Jahre müsste der mittlerweile auf dem Puckel haben. Das ist so unfassbar. Der ist totenstill, wenn du da drin sitzt. Der ist unfassbar komfortabel. Der ist total schön eingerichtet. Also das ist wirklich genau das, was man sich eigentlich von einem modernen Zug, von einem modernen Unternehmen in einem modernen Land erwarten würde. Also ziemlich das Gegenteil von dem, was ich jetzt gerade habe. Ist so ziemlich das Gegenteil von den ICEs, mit denen man so Tag ein, Tag aus durch die Gegend fährt. Also diese Rappelskisten. Hatte ich ja Glück und ich bin in den eingestiegen, weil bei dem war es wirklich gut. Man hat kaum was gemerkt. Du erkennst den daran, dass er überall mit Holz vertäfelt ist, außer an der Decke. An der Decke ist so ein komisches maschendrahtartiges Gitter eingezogen. Ja, dann möglicherweise war der das. Ja. Das ist schon wirklich faszinierend. Also den kann man ausdrücklich kann man den buchen und fahren. Also es ist halt ein stinknormaler ICE und dann stehst du halt am Bahnhof, der wird halt von einer anderen Lok gezogen. Also der heißt ICE, ist aber kein ICE. Und dann kommt halt die Lok eingefahren und sieht halt aus wie ein normaler Intercity, also wie ein ICE. Du hast aber ein ICE-Ticket gekauft und denkst als erstes, wenn der einfährt, so, oh fuck, was haben sie denn jetzt schon wieder kaputt gemacht, dass sie mir jetzt irgendeinen ollen Zug da hinstellen. Und dann steigst du ein und bist doppelt überrascht, was wirklich möglich ist. Ja, schade, dass die Bahn das nicht will. Oder ich mit der Bahn noch Wunder erlebt habe, muss ich auch mal sagen. Ja, das passt, das klappt ja auch oft. Ich war jetzt in Berlin und ich kam da mit der S-Bahn super durch. Ich dachte mir, was ist denn da jetzt gerade los, ne? Das ist erstaunlich. Pünktliche S-Bahn, keine Fahrtausfälle. Das ist wirklich erstaunlich. Also weil Regelbetrieb, das hat mich gewundert. Der Regelbetrieb der Berliner S-Bahn ist eigentlich, dass gefühlt 50% aller Fahrten auf irgendeine Art und Weise in die Hose gehen. Und sei es nur, dass da irgendwie eine Big Band anfängt zu spielen. Und zwar grundsätzlich Musik, die du nicht leiden kannst. Nee, hatte ich nicht. Also bei mir in der Hauptverkehrszeit war es echt super am Laufen. Also ich konnte nicht meckern. Ich kam pünktlich von A nach B. Sehr schön. Also ich muss, es ist mittlerweile, nehme ich immer eine Bahn früher, weil ich mich nicht darauf verlassen kann. Ja. Naja, aber das hat bestimmt auch irgendwie ganz, ganz schlimme Gründe. Was willst du denn, Albrecht? Ist das Alter der Person wichtig? Albrecht, wir dissen hier gerade die Deutsche Bahn. Da kannst du doch jetzt nicht mit irgendwelchen Rätselfragen kommen. Ja, das ist möglicherweise die letzte Möglichkeit, die wir haben, die Deutsche Bahn. Nein, es ist nicht die letzte Möglichkeit. Wir können das jetzt immer so machen. Wir spielen ein Rätsel. Das Rätsel geht so. Das heißt, der Dieb. Und lautet, der Mann, ein einfacher Dieb, hätte noch am Leben sein können, doch sein Beruf wurde ihm zum Verhängnis. 0331 70 97 110 anrufen, entweder die Deutsche Bahn dissen oder mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann, um rauszufinden, was da passiert ist. Frauen werden bevorzugt behandelt. So, jetzt. Albrecht, was war deine Frage? Ist das Alter des Mannes wichtig für die Lösung des Falls? Ist das Alter des Mannes wichtig für die Lösung des Falls, hast du gefragt. Aber du bist echt so schlecht zu verstehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Muss ich auch sagen, ich verstehe kein Wort. Das ist echt krass, ja. Das Alter des Mannes ist nicht wichtig. Ist es wichtig, dass es ein Mann ist? Nee, nicht wirklich. Aber hast du schon mal eine Diebin? Ich kenne keine Diebin, ich kenne nur Diebe. Ist Kriminalität so ein Männerding? Habe ich mich jetzt gerade irgendeines Ismus schuldig gemacht, ohne das gemerkt zu haben? Nein. Okay, puh, Schwein ab. Ist der Mann auf einem natürlichen Tod gestorben? Ist der Mann eines natürlichen Todes gestorben? Nee, kann man nicht sagen. Wurde er erschlagen? Nein. Hat er sich selbst umgebracht? Nein. Wurde er mit einem stumpfen Gegenstand beschädigt? Wurde ein stumpfer Gegenstand an ihn appliziert, meinst du? Nein. Ja. Ein spitzer Gegenstand? Auch nicht. Also, sagen wir mal, ich bin nicht sicher. Also, ob es jetzt stumpf oder spitz war, aber was du ja meinst, ist wahrscheinlich Baseballschläger oder Eispickel und das war es beides nicht. Ich hätte jetzt eher so an Messer gedacht. Ja, oder meinetwegen Baseballschläger oder Messer. An einen Baseballschläger gebundenes Messer. Ist es wichtig zu wissen, was diejenige gestohlen hat? Ja. War es ein Wertgegenstand? Hätte er ihn sonst gestohlen? Es können auch persönliche Emotionen damit verbunden sein, dass er es haben möchte. Ach so, verstehe. Ja, dann war es ein Wertgegenstand. War er mehr als 500 Euro wert? Das weiß ich nicht. Bei Medi macht es echt krasse Geräusche. Sitzt du im Zug oder was? Ich stehe gerade im Zug. Ach so. Das heißt, das ist laut. Das ist ein uralter ICE. Ja, ein ICE halt. Ne? Ja, das ist. Ich habe schon bessere Züge, bin schon mit besseren Zügen gefahren. Auch übrigens, meine Schwester saß in einem der Züge, wo die Klimaanlage ausgefallen ist. Ich auch. Im gesamten Zug? Im gesamten Zug. Oh. Ja, ich muss sagen, bei mir ist die Klimaanlage noch nie ausgefallen. Echt? Doch einmal, aber nur in einem Wagen. Ich hatte das total oft schon, dass die Klimaanlage ausgefallen ist. Also ja, dann oft im Sinne von zweistellig. Jetzt neuerdings nicht mehr weiterfahren, oder? Echt? Ja, ist auch lange her. Also das letzte Mal war 2010, glaube ich. Warum bekommen das alle anderen Länder? Weil alle anderen nicht die Deutsche Bahn sind. Gute Erklärung. Ne? Das ist, ja. So, weiter im Spiel. Ist er durch Medikamente oder sowas ähnliches gestorben? Oder sowas ähnliches, ja, durch oder sowas ähnliches. Waren noch andere Personen beteiligt ja. an seinem Mord? War noch eine weitere Person dran beteiligt? Ja. Waren mehr als eine Person noch dran beteiligt? Ja, doch. Ja, kann man. Ja, schon. Waren es mehr als fünf Personen? Bitte was? Waren es mehr als fünf Personen daran beteiligt? Kann sein. War die Polizei daran beteiligt? Weiß nicht. Möglich ist es. Wurden Körperschaften des Staates dabei genutzt? Körperschaften des Staates? Beispielsweise Gerichte, Staatsanwalt? Nee. Weil irgendwas, womit man auf rechtlichem Wege. Hatte es mit Drogen zu tun, der Mord? Nein. Mord? Hatten wir das geklärt, dass es Mord war, oder? Nein, haben wir nicht geklärt. Es war kein natürlicher Tod, also war es Mord. Nö, ein natürlicher Tod muss ja kein Mord sein. Das kann ja auch ein Suizid sein, zum Beispiel. Das ist auch kein natürlicher Tod. Wobei es Leute gibt, die Suizide für Morde halten. Oder wenn du am Kissen erstickst, ist ja auch kein natürlicher Tod. Genau, oder kurz bewusstlos wirst, mit dem Gesicht vor Kopf über in die Suppe fällst und da dann ertrinkst. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ja. Oder aber nicht unmöglich. Oder wenn du die Klimaanlage nicht funktioniert und so heißt es. Nee, das ist eine natürliche Todesursache, weil das wissen wir ja, dass im Sommer... Das ist ja, wenn du einschläfst und dann die Klimaanlage kaputt geht und es heiß wird. Ja, stimmt. Wenn es spontan warm wird, dann hast du den Salat. Ja, dann ist es kein natürlicher Tod mehr. Dann wird der Salat welk, ja. Wurde... Ist es wichtig, wie die Person heißt? Kann ich die Person A nennen? Nennen wir die Person doch Hartmut. Peter? Okay. Hartmut. Ich finde, der heißt Hartmut. Der Dieb heißt Hartmut. Schöner Name. Hartmut. Ich möchte an dieser Stelle nochmal, Du möchtest an dieser Stelle was? Nochmal ganz kurz Bahnbashing betreiben. Wir sind jetzt 201 km/h schnell, das ist jetzt richtig laut, also... Ja, merkt man nicht. Also im Moment merkt man es nicht. Also scheint dann ist gut. Nee, weil wir sind jetzt mehr als 20 km/h schnell, da kannst du jetzt mal lauter werden. Wurde die Person umgekommen durch eine andere Person, die das Bewusstsein in Kauf genommen hat? Ja. Also war es Mord? Nein. Das heißt, die eine andere Person hat den Tod nicht verhindert und jetzt hat jemand aufgelegt. Nee, Medi ist rausgeflogen, weil natürlich, wenn du mit der Deutschen Bahn unterwegs bist, bist du sicherlich nicht in der Lage, kontinuierlich zu telefonieren. Da gibt es auch kein WLAN. Ja, also. WLAN gibt es da sowieso nicht. Das ist halt, ja. Es gibt welche, wenn dann nach zwei Stunden ist es tot. Ja. Genau. WLAN nicht für alle. Ja, das ist, sagt die Bahn dann immer, nee, das ist ein Problem der Telekom. Wo ich immer denke, ja, nee. Ihr macht damit Werbung, ja? Ihr lockt mich damit in eure Züge, also seht gefälligst auch zu, dass das Zeug funktioniert. Na, ich nutze es immer zwei Stunden lang, dann gibt's den Geist auf und dann kriege ich das Geld wieder. Ist aber trotzdem ein bisschen doof irgendwie. Du kriegst das Geld wieder? Na, weil ich die Telekom anrufe und sage, gibt's noch nicht und dann hast du es noch nie irgendwie versucht. Nee, ich bin ohnehin Telekom-Kunde und habe diese Hotspot-Flatrate sowieso. Wer macht denn da eigentlich Geschurre? Ich nicht. Na, dann halt nicht. 0331 70 97 110. Anrufen, mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann und rauskriegen, was hier passiert ist. Der Mann, ein einfacher Dieb, hätte noch am Leben sein können, doch sein Beruf wurde ihm zum Verhängnis. Hattest du meine Frage gerade noch in Erinnerung? Nee, wie war sie denn? Irgendwas mit anderen Personen, ob die irgendwie mit seinem Tod den irgendwie nicht verhindert haben oder so. Ja. Okay, also andere Personen hätten den Tod noch verhindern können. Ja. War der Dieb mit einer Bande unterwegs? Nein. Hat der Dieb von einer Privatperson was geklaut? Ja. War das ein Wohnungseinbruch? Nein. Hat er das auf einer offenen Straße irgendwie geklaut? Das weiß ich nicht. Ist der Ort entscheidend, wo er umgebracht wurde? Nein. War er ein Taschendieb? Ja. Und es war ein Wertgegenstand? Mhm. War es Geld? Keine Ahnung. Vermutlich, aber keine Ahnung. Hat der Beraubte ihn umgebracht? Nein. War es ein Dritter im Spiel, der ihn umgebracht hat, der nicht vom Beraubten? Wurde der Beraubte, hat der Beraubte jemand anderen angestiftet, um ihn umzubringen? Nein. Erkannte sich der, also der, die Person, die seinen Tod verursacht hat und der Hartmut, oder wie der hieß? Hartmut hieß er, ja. Achso, nee, die kannten sich nicht. Entschuldigung. Hat Hartmut im Auftrag von jemandem gestohlen? Keine Ahnung. Hat es was mit der russischen Mafia zu tun? Nein. Wurde sein Tod durch andere Liebe verursacht? Nein. Gab es Banden? War er in einer Bande tätig? Bildet Banden. Nein. Ich glaube, wir müssen irgendwie mal den Grund klären, warum die andere Person ihn umgebracht hat, weil es war ja nicht der... Das war auf jeden Fall nicht das Klar. War es ein Mord aus Rache? Nein. War es ein Mord, einfach irgendjemand sollte umgebracht werden? Nein. War es ein Mord aus Habgier? Nein. Eifersucht? Nein. Spielt der Beruf des Mörders, sogenannten Mörders, eine Rolle? Ja. War er in einem öffentlichen Gebäude tätig? Bitte was? War er im öffentlichen Dienst beschäftigt? Keine Ahnung. Im öffentlichen Dienst? Nee. Hatte der einen legalen Beruf? Ja. War er im Finanzsektor tätig? Nein. War er im Auftrag des Beraubten tätig? Nein. War er im Handwerk gestellt? Nein. Hat er einen Bürojob? Nein. Mensch, wenn ich für jedes Nein einen Fünfer ins Sparschwein werfen dürfte, naja. Wie damals, weißt du? Kennst du, ne? Nee. Ich überlege gerade, wie hieß denn die Sendung? Wo man immer, wenn die Antwort Nein war, hat der 5 Mark in den Sparschwein geworfen. Wie hieß denn diese Sendung? Mann. Ich bin heute nicht so ganz auf der Höhe. Tja. Was könnten wir? Kannst du uns denn wenigstens einen Tipp geben? Nee. Ist denn noch jemand in der Leitung? Nee, das ist auch, also weil ich am Anfang so aggro war, ne? Ruft jetzt keine alte Sau mehr an. Das heißt, ihr beiden müsst jetzt da durch. Außer ihr legt einfach auf, könnt ihr natürlich auch machen, aber ich weiß halt, wo ihr wohnt. Nein, sind wir nicht zu dir. Das ist nett. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Nachrichten. Ach nee, der Kollege hat gesagt, ich soll mit Nachrichten warten, bis Fußball durch ist, ne? Wie, was für Fußball? Ja, irgendwer spielt doch immer irgendwo Fußball und das wird dann im Fernsehen übertragen, damit irgendwer anders tierisch Kohle verdient. Da ist doch irgendwie... Also, die Öffentlichkeitskirche, ne? Nee, wir verdienen ja keine Kohle damit, wir geben Geld dafür aus. Deutschland-Polen spielt. Was, EM oder irgendwas? EM-Quali, ja. 0:0 im Moment für. Nee, das ist Dänemark-Albanien 0:0. Deutschland-Polen 3:1. Färöer Nordirland spielen auch 1:3. Gibraltar-Irland 0:4. Griechenland-Finnland 0:1. Ach komm, Timo, wir machen Nachrichten und wenn da ein Tor fällt zwischen. Oh nee, jetzt ruft jemand an. Jetzt muss Timo ans Telefon gehen. Ja, Timo ist nämlich nicht multitaskingfähig. Timo. Da müssen wir nochmal. Anders als Scarlett oder was? Scarlett ist natürlich multitaskingfähig. Also, ach so, weil sie eine Frau ist, oder? Eben. Frauen sind ja multitaskingfähig, sagen alle Frauen. Und wenn du ihnen dann erklärst, dass das Gehirn ein Apparat ist, der nicht multitaskingfähig ist, dann gucken sie blöd. Aber, Holger? Ja? Frauen sind nicht multitaskingfähig. Frauen können nur relativ schnell zwischen zwei Sachen wechseln. Ich habe nicht ein Wort verstanden, mein lieber Albrecht. Frauen sind nicht multitaskingfähig, aber sie können schnell zwischen Tätigkeiten wechseln, hat er gerade, glaube ich, gesagt. Okay, aber das kann das Gehirn ja sowieso. Das kann ich auch. Ich will nur immer nicht. So, wir machen jetzt Nachrichten. Ah, nee, warte mal. Hier kommt eben nochmal Tobias irgendwie ein bisschen anfüttern. Namen Tobias. Hallo, Holger. Tobias, stell mir doch mal eine Frage, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Dann machen wir Nachrichten und dann dürft ihr weiterfragen. Ich habe leider sehr halbherzig zugehört und bin gerade. Das ist super. Dann kommst du praktisch so aus der Kalten, dann fängst du sozusagen neu an und rettest die anderen beiden, die sich komplett in irgendeine Richtung verrannt haben, die sowieso komplett falsch ist. Ah, ja, okay. Der Tote heißt Heinrich. Der Tote heißt Haken. Dieb, ne? Achso, ich lese noch mal das Rätsel vor. Okay, dann lese ich jetzt das Rätsel vor. Dann geht ihr in euch, während wir Nachrichten machen. Und dann stellt ihr mir Fragen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Der Mann, ein einfacher Dieb, hätte noch am Leben sein können, doch sein Beruf wurde ihm zum Verhängnis. Was ist da passiert? Fritz. Wir lösen Rätsel, weil heute der erste Freitag im Monat ist und das Rätsel, das es zu lösen gilt, heißt Der Dieb. Und es geht so. Der Mann, ein einfacher Dieb, hätte noch am Leben sein können, doch sein Beruf wurde ihm zum Verhängnis. Was ist da passiert, frage ich euch und ihr fragt mich, aber nur Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann, auf dass ihr auf des Rätsels Lösung kommt. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Frauen werden bevorzugt behandelt, ne? Das ist mein Ernst. Mit anderen Worten, ich freue mich auch über Anrufe von Frauen. Ich freue mich in besonderer Weise über Anrufe von Frauen. Momentan freue ich mich in besonderer Weise über Anrufe von allen. Albrecht, Paul und Tobias sind in der Leitung und haben unfassbar gute Fragen sich ausgedacht, während wir hier Nachrichten verbreitet haben. Holger? Du musst meinen Namen nicht sagen, wenn du mich ansprichst. Hör auf damit. Das machst du seit Monaten und das macht mich krank. Findet ihr eigentlich, dass ich heute ein bisschen aggressiv wirke? Ja. Nicht mehr als üblich, oder? Ah ja, dann ist okay. Ist er gestorben, während er eine Tätigkeit seines Berufs ausgeübt hat? Nein. Okay. Ist er darauf angewiesen, dass er Sachen klaut? Weiß ich nicht. Warum sollte er es sonst tun? Okay, er könnte krank sein, aber ja, nee. Dass er halt finanziell nötig hat. So meinte ich das. Dass sein Einkommen nicht reicht und er... Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Muss. Keine Ahnung. Ist er Hartz-IV-Empfänger? Weiß ich nicht. Ja, bestimmt, weil die klauen ja alle. Ich muss einfach auch so insgesamt, meine Haltung muss irgendwie auch ein bisschen herablassender werden, so insgesamt. Weißt du, welchen Beruf die Person hat? Welche? Der Mörder. Na, der Dieb. Ja, der Gestorbene. Der ja. Dieb? Ja, der ist Dieb. Genau. Hauptberuflich. Ja. Echt? Ja, okay. Weiß ich nicht. Ja, ist ja. Er ist halt Dieb. Sein Beruf ist Dieb. Ist der Mörder? Macht der das Morden hauptberuflich? Welcher Mörder? Hm? Wir haben doch eben geklärt, dass es kein Mord war. Genau. Der ihn umgebracht hat. Der ihn umgebracht hat? Du meinst, ob der hauptberuflich Leute umbringt? Ja. Dann wäre er ein Mörder, ne? Hm. Ist derjenige, der ihn möglicherweise aus Versehen getötet hat? Der seinen Tod hat geschehen lassen, in der Landwirtschaft tätig? ja. Ist er Landwirt? Nee. War das ein Unfall, der Tod? Nee, der ist auch nicht in der Landwirtschaft tätig. Ich wollte nur wissen, was er als nächstes fragt, weil ich die Frage so lustig fand. War der Tod ein Unfall? Der Tod war kein Unfall. War es ein geplanter Unfall? Es war ja kein Unfall, wie wir gerade eben erst gelernt haben. War es geplant, dass er ihm, wenn es soweit ist, nicht helfen wird? Hat er ihn in eine Falle gelockt? Nein. Nee, nicht wirklich, nein. Aber es hat sich ergeben und er und ihm kam es halt gelegt. Genau. Es begab sich. Ja. Es ist wichtig zu wissen, wer derjenige war, der den Tod zugelassen hat. Ja, sehr wichtig. Das ist praktisch die halbe, ja, das ist praktisch die halbe Lösung. Also was für einen Beruf der hatte, oder? Bitte was? Was für einen Beruf der hatte, also. Ja, das würde euch zumindest wahnsinnig helfen. Dann können wir mal irgendwie mit Branchen so ungefähr abschätzen, oder? Ich habe mir welche aufgeschrieben. Du hast Branchen aufgeschrieben? Ja, so ein bisschen. Öffentlicher Dienst? Nee. Landwirt? Nee. Polyester. Polyesterfacharbeiter? Polyesterfacharbeiter, genau. Er war Polyesterfacharbeiter. Dein Ernst? Ja, natürlich nicht. Ich meine, so gut müsstet ihr mich doch eigentlich mittlerweile kennen, dass wenn ich so antworte, garantiert lüge. War er im Gartenbau tätig? Im Datenbau, ist auch schon Datenbau. Nee, im Garten, nee, auch nicht. Im Gartenbau auch nicht. Im Datenbau übrigens auch nicht. Was auch immer das ist, aber da war er nicht tätig. War beim Finanzamt? Nee, beim Finanzamt war er auch nicht. Das ist ja Datenbau. Oder Abbau. Datenabbau, oder, ja. Wollen wir mal Hilfe holen? Ja, gerne. Wollt ihr mit Bernd reden oder mit Peter? Bernd heißt, wahrscheinlich heißt Bernd gar nicht Bernd. Sollen wir Bernd nehmen? Wir nehmen Bernd, ne? Ja. Namen Bernd. Namen Holgi, geht's uns denn so? Namen Peter. Hallo. Ja, hallo. Ach, es geht ganz gut. Ich habe nur heute schon ungefähr 6,5 Stunden gesprochen. Entsprechend hört sich meine Stimme auch an. Das heißt, du bist erst seit 14 Uhr auf oder so? Nee, ich habe beruflich gesprochen den ganzen Tag. Wach bin ich seit, weiß ich gar nicht, 7:30 oder sowas. Und habe heute den ganzen Tag auf einer Bühne gestanden und Dinge moderiert. Und das geht dann auf Dauer auf die Stimme, vor allen Dingen, wenn das in einer klimatisierten Umgebung passiert. Darum klinge ich so ein bisschen sexier. Du warst auf der IFA. Ja, genau. Was gibt es da eigentlich Neues? Weiß nicht, also die Knackwurst, die war jetzt nicht so alt, die ich heute gegessen habe. Was gibt's denn auf der IFA Neues? Weiß ich nicht. Also ich meine, ich bin da ja mit ARD Digital, jetzt mache ich auch noch, ich bin da halt mit ARD Digital, also das ist ja so eine Abteilung, also die bündeln halt alles, was die ARD so digital macht, so Apps und irgendwelches Tralala, HBBTV und alles, was so digital läuft halt. Und was haben wir denn da? Wir haben den Videotext neu gemacht. Die Kollegen vom Playout Center legen sich gerade, also haben so einen Prototypen gebaut, der dazu in der Lage ist, es sich mit allen ARD-Anstalten auf einen Schlag zu verscherzen, was ich total cool finde. Also ich so, ey, guck mal hier, wir haben eine total nützliche Software programmiert. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, sie werden euch dafür ans Kreuz nageln. Macht das nicht Jan Böhmermann schon? Was, eine gute Software programmieren? Nee, euch ans Kreuz nageln, also die Öffentlich-Rechtlichen. Nee, der lebt von uns. Ja, sagt er. Aber er hat euch gestern ans Kreuz genagelt. Nee, vorgestern war das schon. Wie hat er das gemacht? Ja, er hat wieder ganz böse abgelästert über die großen Geldmengen, die der ARD verschlingt und noch nachfordert. Wo hat er das gemacht? Nachfordert? Wo fordert die ARD denn das nach? Sendung, die läuft so auf ZDF Neo Royal. Er ist ja auf ZDF. Ja. Kann er ja über die ARD ablästern. Genau, ja, stimmt. Doch, das ist klar. Stimmt. Ja, der böse Mann. Ja, man soll vorsichtig sein. ZDF ist das Erste, was wir abschalten, wenn die Revolution kommt. Ja, als die Ersten, ne? Ja. Aber ich dachte, meins muss zu ZDF stehen. Bitte was? Wo befindet sich momentan dieses schöne Programm eigentlich? Bitte wo was? Ist abgelegt? Welches Programm? Du hast gesagt, so ein schönes Prototyp gebaut. Ach so, nein, der ist nicht online oder sowas. Das ist nicht, das ist... Schade. Ja, es ist sehr schade. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Ich hätte einfach mal kurz schade. Meinen Freund gefragt. Nein, es ist einfach, es ist ein das, also das ist, es gibt ja hier diesen absurden Zustand, dass jede einzelne Landesrundfunkanstalt eine eigene Mediathek in eigenem Design betreibt. Ne? Außerdem gibt es eine Mediathek, die heißt ARD-Mediathek, und es gibt die Das Erste Mediathek. Darüber kann man wirklich sich nur kaputt lachen. Das ist überhaupt möglich, aber gut. Das heißt, du hast halt das Problem, wenn du dann irgendwie zu Hause sitzt, ich weiß nicht, ob einer von euch so einen Fernseher mit HBBTV hat, wo die Mediatheken direkt im Fernseher abzurufen sind. Du musst halt ständig bis am Mediathek wechseln. Ja? So, also du weißt halt ganz genau, okay, in irgendeinem dritten Programm sind kürzlich die Traktorlegenden gelaufen, das will ich nochmal gucken, dann musst du dir erstmal den Sender suchen. Und das ist halt total unsinnig. Also es ist halt genau das, was du als Publikum nicht willst, ja? Sondern du willst so eine One-Stop-Lösung. Ja? Du willst einfach nur sagen, okay, ich habe hier einen großen Pool von allen Filmen, die gerade auf den Servern irgendeiner ARD-Anstalt liegen. Ne? Das ist eigentlich das, was man programmieren würde, wenn man sagt. Dass man auf alle zugreifen kann. Genau, auf alle zugreifen kann, aus einer einzigen Anwendung heraus, ohne großartig umzuschalten und Designs zu wechseln und Usabilities zu wechseln und so. Und ja, das haben die halt gebaut und das ist total geil. So, und das. Benutzerfreundliche Oberfläche. Genau, es ist benutzerfreundlich. Und es kommt jetzt. Ich bezweifle das. Ganz ehrlich, ich bezweifle das. Und ich bezweifle das, weil es egal. Ich kenne genau das Problem, nämlich. Das ist so ein. Ich sag's ungern, aber wir stehen uns manchmal selbst in den Füßen. Ja, da wäre vielleicht mal noch so ein bisschen Koordination von oben gewünscht. Das ist ja, das ist das Problem ist, okay, machen wir ein bisschen Geschichte des Rundfunks in Deutschland. Oh ja. Es wäre natürlich total klasse, wenn sowas, weiß ich nicht, beispielsweise, also ich arbeite ja auch noch als Tech-Support beim ARD-Videotext. Ne? Das ist ein ARD-Videotext, also vom ersten Programm. Ja. Jetzt hat jedes dritte Programm auch seinen Videotext. Mhm. Jeder fährt irgendwie ein anderes CMS. Ja? Die sind streckenweise inkompatibel zueinander. Du bist ja die ganze Zeit am Importieren und Exportieren, wo du eigentlich nur kopieren wollen würdest. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, wenn man sagen würde, okay, das ist das erste Programm, da sitzt halt so, ne, das ist der Videotext des ersten Programms, der ist jetzt normativ. Das ist die Instanz, die sagt, wie alle anderen es zu machen haben. Genau. Das wäre eigentlich wünschenswert, aus so einer organisatorischen Sicht heraus. Der Rundfunk in Deutschland ist aber föderal organisiert und das ist der, weil Josef Goebbels den mal benutzt hat, um die Juden auszurotten und halb Europa in Schutt und Asche zu legen. Ja, das hat er mittels des Rundfunks hinbekommen, weil die haben das Ding damals als Propagandamaschine benutzt. Und das konnten sie so gut, weil es zentralistisch organisiert war. Und darum gibt es ja den Spruch, der Föderalismus ist die Rache der Alliierten, ja, weil der Föderalismus führt halt dazu, dass sehr vieles nicht funktioniert. Darum haben die Alliierten gesagt, okay, ne, können wir machen, aber ihr schreibt in eure Verfassung, dass der Rundfunk nicht Sache des Bundes ist, sondern Sache der Länder. Das heißt, jedes Bundesland. Das auch gleich. Genau, wie bei der Bildung, genau, wie bei der Polizei im Übrigen auch. Ja. Ja. Und das ist im Prinzip, ist das sehr, sehr gut, weil es kann jederzeit, könnte es passieren, dass irgendwie ein wild gewordener Intendant in der zentralistischen Anstalt verfügt, dass jetzt, weiß ich nicht, irgendeine Minderheit aktiv diskriminiert würde. Ja, so, und dann könntest du dagegen überhaupt gar nichts unternehmen, außer vielleicht das Bundesverfassungsgericht anzurufen. In der ARD ist es so, dass selbst wenn, ne, wir sind noch neun, naja, zehn, mit dem Deutschlandradio sind wir zehn, aber zumindest fernsehproduzierende neun Landesrundfunkanstalten. Selbst wenn da drei faschistoide, geistesgestörte, drogenabhängige Direktoren und Intendanten und sonst eine Geschäftsleitung wären, sind die anderen sechs immer noch da, um da ein Gegengewicht hinzustemmen. Und das führt natürlich dazu, dass sich niemand reinquatschen lassen will, selbst wenn die Idee eine gute ist. Mhm. Ja? Und das ist immer so ein Spannungsfeld, in dem die ARD halt die ganze Zeit existiert. Das ist ein sehr, sehr interessantes Spannungsfeld. Ich finde das sehr gut, dass es so ist, dass es tatsächlich nicht so zentralistisch ist. Weil guck dir das ZDF an, das ist das beste Beispiel. Da wird halt rein regiert. Ja? Beim ZDF-Intendant wird bestimmt die Politik und niemand der sonst. Macht alles. Ja? Ja. Und das ist nicht gut. Aus mannigfaltig Gründen finde ich das nicht gut. Das stimmt. Der Preis, den wir dafür zahlen, dass hier die Politik nicht einfach so reinregieren kann, das ist halt der Preis, dass manchmal benutzerunfreundliche Oberflächen geschaffen werden. Manchmal. Könnte man es nicht vielleicht einfach darauf einigen und für simple Sachen, dass sie alle an den Tisch setzen? Ja. Dann wird man nee, das ist, da kommen dann ja noch andere Sachen dazu. Kriegst ja keine Lösung für. Das und, ist ja. Und vor allen Dingen, da spielt ja auch noch die Komponente Zeit und persönliche Animositäten eine Rolle. Ja? Also wenn du dann irgendwie mal 20 Jahre in einem Betrieb gearbeitet hast, hast zig Kollegen kennengelernt, einige davon kannst du auf den Tod nicht leiden. Mhm. Ja, hast sie 10 Jahre lang nicht gesehen und auf einmal triffst du den Arsch wieder und der sagt, hier, guck mal, meine Software ist eigentlich viel geiler als deine Software. Ja. Was ist das Erste, was du sagst? Geh weg. Genau. So, das sind halt, das sind ja auch nur Menschen. Wir sind ja alle nur Menschen. Weißt du, das sieht natürlich von außen, sieht das immer so aus wie so ein Block und eine Institution, die mit einer Stimme spricht. Aber es ist ja nicht so. Wir sind Menschen mit allen Fehlern, die Menschen haben. Und dazu gehört dann auch, dass wir gelegentlich über unsere eigenen Füße stolpern. Kann man dann vielleicht machen mit einer anderen Station, mit der man sich gut versteht, dass man mit der zusammenarbeitet, dass man dann zum Beispiel so einen Probelauf macht, ob es denn möglich ist? Nee, so einfach ist das nicht. Aber dazu müsste ich jetzt so weit ausholen und so viel aus dem Nähkästchen plaudern, da habe ich auch keine Lust zu. Ach, und wir wollen ja noch rätseln. Ja, wollen wir? Ach, ja. Ach so. Deswegen hatte ich jedenfalls angerufen. Ach so, ich dachte, du wolltest nur mal anrufen, ein bisschen quatschen. So. Ach so, ja. So ein bisschen und, klar, und wir haben noch gar nicht über die Geschichte des Rundfunks in der Bundesrepublik oder in Deutschland gesprochen. Aber. Zum Beispiel den Funkerspuk. Die 7-Tage-Regel, das haben die Ministerpräsidenten der Länder uns eingebrockt. Warum? Welche 7-Tage-Regel? Weil der private Rundfunk behauptet, wir würden ihnen das Geschäft kaputt machen, weil die natürlich ein gesteigertes Interesse daran haben, möglichst billig, möglichst viel Publikum zu erreichen. Mhm. Und wenn wir mit viel Geld in die Hand nehmen, um schöne Produktionen zu machen, nehmen wir denen natürlich was vom Kuchen weg. Und das wollen die um jeden Preis verhindern, insbesondere im Internet. Weil wenn wir unseren Kram ins Netz packen, dann für lau. 7 Tage. Ja. Ja, und es ist ja nicht alles 7 Tage, also Dinge, Sachen von besonderem pädagogischen Wert, glaube ich, und Sachen von besonderem zeitgeschichtlichen Wert bleiben halt auch da. Naja, also zum Beispiel die Rätselblumen. Die Rätsel sind für immer in der Versenkung und man kann die sich nie wieder angucken. Das ist wiederum das nächste Problem ist, du hast nicht immer alle Rechte an Filmen. Ja, wenn du einen Film kaufst du den in der Regel, um ihn was weiß ich, dreimal ausstrahlen zu dürfen. Irgendwie einmal um 20.15 Uhr, dann noch 2 Wiederholungen am Wochenende oder sowas. Ja. Du kaufst ihn aber nicht, um ihn auf deinem Server liegen zu haben, damit ihn sich jeder runterladen kann. Da würde dann der Rechteinhaber viel mehr Kohle für sehen wollen. Und das wäre dann überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen. Wenn wir sagen, okay, eigentlich würde der Tatort oder was weiß ich, eigentlich würde der Film uns nur 1 Million kosten, aber wir haben jetzt mal 7 ausgegeben, damit ausgerechnet der Albrecht sich den immer runterladen kann, wenn er das will. Dann stehen die hier mit Fackeln und Mistgabeln vor der Tür. Das willst du nicht. Ich habe ja kein Problem damit, wenn ich das dann auch irgendwie noch auf DVD oder so kaufen kann. Aber in einem konkreten Fall ging es mir um einen Film und den konnte ich jetzt gerade noch kriegen, aber nach dem 31.12.2015 hätte keiner mehr die Rechte daran. Und was für ein Film ist das denn? Der Job seines Lebens 2. Sagt mir nichts. Es gibt so eine ZDF-Serie, einen Sechsteiler, eine 6-teilige ZDF-Serie, die ich gerne besitzen weißen würde. Weißensee? Bitte? Weißensee? Genau, Weißensee. Nee, Weißensee habe ich. Die hieß Tassilo, ein Fall für sich. Okay. Ja, in der Hauptrolle Adolf Hitler. Ne? Oder wie heißt der? Bruno Ganz hieß der, genau. Bruno Ganz. Der hieß so, genau. Bruno Ganz in der Hauptrolle eines erfolglosen Privatdetektivs aus, ich glaube, Lindau am Bodensee, der immer selber kleinkriminellen Verbrechen inszeniert hat, damit er sie hinterher aufklären konnte. Unfassbar lustige Serie. Habe ich nie wieder gefunden. Ja, vielleicht wird es ja mal wiederholt, auf dem dritten oder so. Nee, das ZDF hat kein drittes Programm. Ach ja, stimmt. Das ZDF hat halt die digitalen. Auf Neo dann. Eventuell haben wir da Glück. Nach Jan Böhmermann. Wir haben bald wieder eingestellt, ne? 1plus und Neo. Glaube ich nicht, nee. Neo glaube ich nicht. Nee, glaube ich wirklich nicht. Das sind die Experimentierkästen, also das sind wirklich die Labore, ne? Also Neo und 1plus, da kannst du dann halt auch mal wirklich solche Honks wie Böhmermann hinsetzen und gucken, ist das, was der auf der Bühne und im Radio Geiles macht, kann der das eventuell auch im Fernsehen oder kann er es nicht? Irgendwo musst du es ausprobieren. Wenn du es im Hauptprogramm machst, beschweren sich halt wieder die ganzen Spießer aus Süddeutschland. Ja. Ne? Machst es in so einem randständigen Programm, da kriegen die überhaupt nicht mit. Das heißt, die stellen das nicht ein mit diesem komischen neuen Jugendprogramm und so weiter? Denke ich nicht, nee. Es würde mich sehr wundern, wenn die auf die Frequenzen auch verzichten würden. Und okay, wer soll denn auch den Raab beerben? Also das muss schon einer machen, der wie er. Böhmermann Raab beerben? Ja, so vom Niveau her. Also nein. Er ist natürlich ein höheres Niveau, aber er ist schon ein bisschen quatschig bei allem. Ja, aber ich glaube nicht, dass Stefan Raab, glaube ich, kann Jan Böhmermann das Wasser noch nicht mal ansatzweise reichen. Also das, nö, aber die Show-Acts, nenne ich sie mal, die dort auftreten, das sind ähnliche, da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Das stimmt, ja, das kann man tatsächlich machen. Viel Sachen, die man sonst nirgends sehen würde, und Sachen jetzt zusätzlich bei Böhmermann, die man sonst gar nirgends sieht, die stimmt, wirklich auch interessant sind, so neben Plots. Aber sein Problem ist ja, dass du nie weißt, ob er die Wahrheit erzählt oder Ironie oder was auch immer. Ja, das weiß man irgendwie nie, genau. Ja, aber das macht Problem, das was? Also macht doch nichts, oder? Ist heutzutage anscheinend nicht mehr so entscheidend, nein. Genau. Ich finde das wirklich herrlich, wie der damit spielt. Also wie der mit Glaubwürdigkeit spielt. Weil natürlich ist es alles nicht glaubwürdig, was wir tun. Darum geht es ja. Sein erster Coup war ja das mit diesem griechischen Stinkefinger. Ja. Was ist denn jetzt wahr? Genau, was ist denn jetzt wahr? Genau. Auf wen kannst du dich denn jetzt noch verlassen? Ne? Und allemal, wenn viele behaupten, okay, das war ja wohl nun nicht zu fälschen und er, ja, wir haben es aber gefälscht. Ja. Okay, Aussage gegen Aussage. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ne? Und das umso stärker müssen sich natürlich jetzt auch die Kollegen ins Zeug legen, die seriös Nachrichten produzieren. Also Hamburg, die Tagesschau zum Beispiel. Die haben natürlich, kriegen die das auch zum Teil ab, ne? Weil die arbeiten auch mit Bildern. Das heißt, sie müssen sich noch mehr anstrengen. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich finde das gar nicht schlecht, dass du dann so auf einmal nur noch so eine Insel der Seriosität hast und drumherum ist halt alles, ja komm hier, mach mir Polit-Talkshow, wir kaufen euch das eh nicht ab, was ihr da erzählt. Ja. Muss man ja auch nicht. Sascha Lobo hat das ja mal sehr schön beschrieben, der war ja auch mal schon häufiger in so Polit-Talk-Sendungen, wo sie sich bis aufs Messer behakt haben. Ja, und als die Sendung zu Ende war, standen sie alle beim Bier zusammen und waren Kumpels. Wie glaubwürdig, ja. Ja, genau, das braucht halt auch keiner. Wollen wir noch weiter abschweifen und über Medien reden? Oder? Spannender, oder? Jetzt sind wir so schön drin. Ne? Das ist spannend. Ich weiß gar nicht, ich finde das irgendwie alles gar nicht so spannend, weil letztendlich läuft es halt darauf hinaus, dass das, was wir machen, eigentlich schon echt okay ist. Ich habe nichts dagegen. Ich rufe ja gerade an. Stimmt. Ja? Von meinen Gebühren. Beitrag. Von meinem Beitrag. Nee, ich habe meine eigene Flatrate. Ich bin vollkommen autark gerade. Na gut. Ich nehme Claudia nur die Sendezeit, genau. Wobei das wird jetzt nicht gesendet, oder? Wir zeichnen das alles auf und also im Radio läuft gerade irgendeine Musiksendung, um das Publikum nicht allzu sehr zu belästigen am Freitag. Ansonsten schneiden wir es raus. Genau, schneiden das einfach raus. Genau, wir schneiden alles raus. Wir senden mit so einem Zeitversatz von 30 Sekunden, weißt du, und immer wenn Mist geredet wird, wird es rausgeschnitten. Ah, das ist ja sehr, ihr würdet lachen, wenn ihr wüsstet, welche Sendungen das alles machen. Ja, und Im deutschen Fernsehen gibt es das auch. Ja, es fiel mir wieder sehr deutlich auf, wo irgendwas mit 5 Sekunden Verspätung kam, was eindeutig war, ja. Na, das ist wiederum, also da freuen sich dann zum Beispiel die Kollegen, die Untertitel machen drüber. Die machen Live-Untertitel, ja? Also die sitzen da, gucken Fernsehen. Also gerade bei so Fußball und sowas, ne? Also Sachen, wo du vorher kein Manuskript hast. Bei so einem Spielfilm, da kannst du die Untertitel vorher runtertippen. Aber die gucken halt Fernsehen, live, haben ein Mikrofon vor sich. Okay. Und übersetzen, was sie im Fernsehen sehen, direkt in den Videotext. Und dann hast du dann deine Untertitel. Und was wir halt haben ist, dadurch, dass das Fernsehsignal hier in Potsdam auf den Satelliten gegeben wird, von dem aus das dann weiterverteilt wird irgendwie, sind wir 4 Sekunden, haben wir hier in Potsdam 4 Sekunden Vorlauf zum Rest der Republik. Oh. Ja? Das heißt, das schnellstmögliche Signal außerhalb hier von Potsdam ist ungefähr 4 Sekunden später da. Mhm. Und darum freuen sich die Videotextkollegen so sehr darüber, weil die genau in diese Lücke rein können und dann die Videotext, also die Untertitel, mehr oder weniger zeitgleich raussenden können, obwohl sie das vorher noch sprechen mussten. Das ist gut. Das ist eigentlich, naja, die sprechen halt in ein Mikrofon. Eine zufällige Spracherkennung, oder? Ja, Spracherkennungssoftware. Ist eine Spracherkennungssoftware, ja. Und die schafft's nicht automatisiert. Also du kannst nicht den Ton direkt da reinrouten, das funktioniert nicht. Ja, klar, das ist zu viel Hintergrundgedöns und so. Na, und die braucht zu lang zum Rechnen. Also wenn du viel Rechenzeit nimmst, also es gibt auch Softwaren, die können das, aber die brauchen halt viermal so lange, wie das Originalmaterial ist. Und ist halt ein bisschen oll. Wenn du 24-Stunden Programm mit Untertiteln versorgen willst, musst du halt 4 Tage Vorlauf haben. Das ist irgendwie ein bisschen. Ach, und deswegen sind da manchmal diese komischen Fehler oder so. Ja, genau. Ja. Weil wenn du Spracherkennung machst, ne, nimm dein Handy, sag dem irgendwas, was es schreiben soll, dann hast du halt so Sachen wie, ja, was waren das? Wer war denn das? War das Manuel Neuer, der dann irgendwie untertitelt war mit "Ich werde immer fetter", obwohl er fitter gesagt hat? Also das kann man schon bei YouTube sehen, da gibt es mittlerweile auch Live-Untertitel. Die sind automatisch übrigens erzeugt. Die sind automatisch, genau. Und das ist köstlich teilweise. Ja, absolut. Was man da rauskommt. Ja. So, wollen wir mal Rätsel lösen? Ach Mensch, jetzt habe ich immer noch nichts erzählt über die Geschichte des Rundfunks in Deutschland, die sehr, sehr spektakulär ist und eigentlich auch eine sehr tragische ist. Müsst ihr euch jetzt halt mal zusammenklicken. Fängt an mit dem Funkerspuk. Okay. Das ist der Funkerspuk. Der Funker, der Funkerspuk. Ja, werde ich finden. Wahrscheinlich gibt es da auch ein Wikipedia. Gibt's das, klingt ja wie eine Black Story. Nee, der Funkerspuk. Der Funkerspuk. Der Funkerspuk ist ein... hier sag schnell, wie nennt man das denn? Der Funkerspuk ist eine Zusammenrottung gewesen von Funkern aus dem Ersten Weltkrieg, die zur Revolution aufgerufen haben. Also die haben ihre Funkgeräte gehabt. Also das war damals ja noch eine sehr neue Technik. Das konnte nicht jeder bedienen, nicht jeder bauen. Und die haben halt ihre Funkgeräte gehabt und haben einen Anruf an alle gesendet. Und da haben mehr oder weniger versucht, eine Revolution drüber zu starten. Okay. Woraufhin dann... also die Folge dieses Funkerspuks, unter anderem dieses Funkerspuks, war, dass sehr lange der Rundfunk, damals halt nur Hörfunk, in Deutschland, also im Deutschen Reich, unpolitisch zu sein hatte. Und zwar sklavisch unpolitisch zu sein hatte und eben nur Unterhaltungsgedudel und sowas gemacht hat. Woraufhin Bertolt Brecht dann gesagt hat, der Rundfunk sei ein so wunderbares Instrument, dass er von einer reinen Verbreitungsmaschinerie zu einer, was, wie hat das genannt, zu einer Beteiligungsmaschine zu verwandeln wäre oder so ähnlich. Müsste man nochmal nachlesen. Brechtsche Radiotheorie. Ja, steht dann sicher dort. Ne? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht beim Funkerspuk, aber wenn man Brecht Radiotheorie... Ein Absatz später. Genau. Also es klingt, es wird immer Radiotheorie genannt. Das ist nicht mal eine konsistente Theorie, sondern eigentlich ist es nur ein Essay, den er geschrieben hat. Was hat er gesagt? Ich will jetzt nicht das falsche Zitat. Ich guck nochmal hier. Ja, ich bin so schnell nicht. Aber ich auch nicht. Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen. Mhm. Ein Mann, der was zu sagen hat und keine Zuhörer findet, ist schlimm dran. Noch schlimmer sind Zuhörer dran, die keinen finden, der ihnen was zu sagen hat. Herr Brecht, 1927, glaube ich, geschrieben. Ja. Es gilt heute noch. Ja, das Internet, auch, ich meine, guck die ganzen Dudelfunker an. Ja. Die haben nichts zu sagen. Und das ist ganz grauenhaft, da zu sitzen und sich nichts sagen zu lassen. Und er hat eben gesagt, um das positive Rundfunk auszuführen, ein Vorschlag zur Umfunktionierung des Rundfunks. Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen. Genau. Das ist das, was wir hier tun. Ja, so in etwa. Er hat es ein bisschen anders gemeint. Ich glaube, bei ihm war auch dieser Bildungsaspekt, also weil was wir hier machen, ist ja auch, wir machen im Grunde auch nur Unterhaltung gerade. Ja. Aber dieser Bildungsaspekt und also politische Bildungsaspekt, den hat Brecht dann schon wesentlich stärker im Hinterkopf gehabt. Und ich glaube, er hat auch nicht geahnt, dass es so viel Rundfunk gibt. Also wir haben ja, weiß ich nicht wie viel, über 100 Sender in Deutschland. Die so um die Wette senden und vor allen Dingen sich gegenseitig Konkurrenz machen. Aber es ist ein interessantes Ding, diese sogenannte Radiotheorie von Brecht. Man kann alleine stundenlang über das Wort verwandeln diskutieren, was er damit wohl gemeint hat. Okay. Weil Verwandlung, ne? So, wie kommen wir jetzt wieder zurück zum öffentlich-rechtlichen Deutschen Tonrundfunk, der hier gerade sich als Kommunikationsapparat geriert und nicht nur ein Distributionsapparat ist, jedenfalls unter uns Sechsen nicht. Sechs? Ihr fünf, ich eins. Ja, okay, wir zählen mal. Entschuldigung, dass ich mich mitgezählt habe. Ich wollte nicht unverschämt werden. Ich müsste mal durchzählen. Ich bin gar nicht so laut. Pass auf, wir machen jetzt so. Es ist jetzt sowieso eine Stunde rum. Das heißt, also zur vollen Stunde kommt hier immer der Show-Opener, so nennen wir das. Ja. Den spiele ich jetzt. Dann hat das Ganze so einen Anker irgendwie und dann ist unser groteskes Abschweifen zu Ende und dann kommen wir wieder zu den Rätseln, weil vielleicht ruft dann ja auch noch die eine oder andere Frau an. Also pass auf. Fritz. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Und in dieser Welt, da lösen wir Rätsel, weil der erste Freitag im Monat ist und Rätsel lösen geht so, dass ich einen Sachverhalt schildere. Dabei kommt meistens jemand zu Schaden, meistens sogar kommt jemand um. Und ihr hier anruft unter 0331 70 97 110, um mir Fragen zu stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann, um euch so an die näheren Umstände dieses Sachverhaltes, den ich geschildert habe, heranzutasten. Der Sachverhalt, den wir spielen, das Rätsel, das wir spielen, heißt Der Dieb. Ein Mann. Ein einfacher Dieb hätte noch am Leben sein können, doch sein Beruf wurde ihm zum Verhängnis. Was ist da passiert? 0331 70 97 110. Ihr dürft auch mitspielen, Jungs. Also mir ist ein bisschen unklar geworden, es war eigentlich der Beruf schon gefallen, des einen Mannes zumindest. Ja, Dieb. Taschendieb, um genau zu sein. Taschendieb, genau. Und er hat eine Wertsache gestohlen. Also trotzdem haben wir dran weitergerätselt. Lass ihn doch mal ausreden gerade. Der Gestorbene ist quasi ein Taschendieb. Der Gestorbene ist ein Taschendieb, ja. Genau. Da darf ich jetzt auch noch eine Frage dazu stellen? Du musst, ja, darum geht's genau. Hier. Fand er durch das Diebesgut seinen Tod? Durch das, was er eventuell fand. Sagen wir mal so, nicht unmittelbar, aber sehr wohl mittelbar. Genau, also er wollte etwas stehlen und wurde bei diesem Vorgang ermordet. Nein. Getötet. Nein. Er wurde nicht getötet. Er wurde nicht getötet. Paul? Ich habe gerade gefragt, er wurde nicht getötet. Er wurde nicht getötet. Okay. Was heißt das jetzt? Bin ich jetzt Die andere Person hat zugelassen, wenn du stirbt. Genau, wenn du zulässt, dass jemand stirbt, dann tötest du ihn ja nicht. Nee, aber wenn jetzt dann ist es dunkel, lass mir auf den Kopf doch fällt, mal, quatsch doch mal nicht so durcheinander. Ja, irgendjemand muss was sagen. Ich muss mich mal zurückhalten. Ist es wichtig, wie er gestorben ist? Also zum Beispiel, ob er vergiftet wurde? Ja, das wurde ist er wichtig. Vergiftet? Nein. Ist er erstickt? Nein. Erstochen? Nein. Ertrunken? Nein. War die unterlassene Hilfeleistung in einer Stadt? War die in der Stadt gewesen? Ja, vermutlich. Ja. War sie in einer Großstadt? Das weiß ich nicht. Das ist aber auch echt egal. Stopp. Achtung. Hallo, Vanessa. Hallo. Du bist tatsächlich eine Frau. Ich kenne meine Hörerschaft mittlerweile nach all den Jahren gut genug, um zu wissen, dass es durchaus hätte sein können, dass jetzt jemand, hallo, ich bin Vanessa. Nee, ich bin echt eine Frau. Wundervoll. Hi. Hallo Vanessa, willst du mit Radiotheorie-Fachsimpeleien machen oder möchtest du gerne Rätsel lösen? Also ich bin jetzt erstmal dabei und ich gucke erstmal, was kommt, aber zu dem Rätsel würde ich gerne auch was sagen. Ja, nur zu, genau. Okay, also ist der irgendwie während des Diebstahls umgekommen? Nein. Nach dem Diebstahl ist er wohl umgekommen. Ja. Mhm. Weiß ich danach? Nochmal Bernd. Also ist er, sagen wir mal, relativ mittelbar danach gestorben oder erst ziemlich viel später? Du meinst also zeitnah? Oder Tage? Auf Oder-Fragen kann ich leider nicht antworten. Okay. Früher hatte ich hier noch Kätzchen im Schrank, aber die sind alle. Ist er innerhalb von 24 Stunden nach dem Diebstahl gestorben? Ja. Ist denn der Beruf des Taschendiebs der, wegen dessen er gestorben ist? Dessentwegen, sagt man. Ja, dessentwegen, genau. So. Ja, schon, ja. Okay. Der Typ, der irgendwie das mich angeguckt hat, dass er da stirbt und so, der war auch richtig sauer auf den? Nö. Nee. Hat sich das in irgendeiner Umgebung, die wichtig ist, abgespielt? Nö. Ist der Bestohlene dabei auch verletzt worden? Das weiß ich nicht. Keine Hand. Mensch, ey. Hat der ausgerutscht? Nein. Frag doch mal einer was Richtiges. Ist überhaupt an einer Verletzung gestorben? Ja. Wir hatten ja den Beruf irgendwie so vor dem Medienkram gerätselt, ne? Von dem unterlassenen Hilfeleister? Ja, also wahrscheinlich war er kein Feuerwehrmann, oder? Wahrscheinlich war er kein Feuerwehrmann. Hat derjenige körperliche Spuren davongetragen, der ihm nicht geholfen hat? Du meinst so im Sinne von, dass ihm ein Bein abgefallen ist oder so? Nee, oder einfach so Verletzungen wie Kratzer auf der Nee, Haut? Nee, denke ich nicht, nee. Hatte der Dieb Verletzungen? Also, ja. Hat er eine Kopfverletzung gehabt oder was? Oder was? Ich würde sagen, es fällt in die Kategorie oder was. Hatten wir auch schon heute. Hat er viel Blut verloren? Ja. Hatte der Nichthelfer irgendeinen Grund, ihm nicht zu helfen. Ja. Wusste nicht, sonst hätte er ihm ja geholfen. Ne? Wusste der Nichthelfer, war der Nichthelfer nicht in der Lage, etwas zu unternehmen? Nein. Hat er ihm absichtlich nicht geholfen und absichtlich den Tod herbeigewünscht? Herbeigeführt, also durch Unterlassung, ja. Sowohl gewünscht als auch geführt. Mhm. Wusste der Nichthelfer, wer der andere ist? Ja, wusste er nicht. Ja, okay. War das Opfer, also der Bestohlene sozusagen, wäre er in der Lage gewesen, eine Wunde zu versorgen? Keine Ahnung. War der Gegenstand gefährlich? Er war kein Arzt. Welcher Gegenstand? Der geklaut hat. Nee, der Gegenstand gefährlich? Naja, ja, so gewissermaßen. Hatte ein Tier gut überhaupt irgendwas mit dem Tod zu tun? Oh ja. Okay. Das war ja ungefähr Geld oder so, ne? Ja. Das war ungefähr Geld. War es ein Gewehr Tier geklaut? Bitte Albrecht erstmal. War es ein Tier gewesen? Nein. Ein Gewehr geklaut? Nein, Vanessa. Okay. War es eine Waffe, aus der sie einen Schuss gelöst hat? Nein. Hätte der Nichthelfer die Verletzungen generell verhindern können, wenn er eingegriffen hätte? Ja. War der... Ach so, nee, Entschuldigung, nee. Nicht? Nee, der hätte die Verletzung nicht verhindern können. Ah, okay. Weil der Nichthelfer in Sicherheit... Ja, das ist ja alle durcheinander geredet, nichts verstanden. Paul? War der Nichthelfer Sicherheitstyp oder so? Oder so. Tobias? Typ, Fragezeichen. Tobias? Zu der Verletzung wäre es auch gekommen, wenn der Nichthelfer geholfen hätte oder ja. hätte helfen wollen. Ja. Auch dann. Ja, dann ist es ja gar nicht seine Schuld, oder? Es ist nicht seine Schuld. Doch er hat sich dem, weil er nicht geholfen hat, hat er sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht. Ja, aber der hätte ja auch nichts machen können, wie wir gerade festgestellt haben, oder? Krankenwagen rufen, die Rettung verständigen. Wurde die Rettung verständigt? Ja. Von also kam Rettungswagen dorthin. Ja. Dann hat er sich ja nicht der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht. Nein. War es eine kluge Entscheidung von dem Nichthelfer nicht zu helfen? Also hat es sein eigenes Leben gerettet? Nein. Ist der Nichthelfer auch gestorben? Nein. Okay. Aber sein Leben war auch nie in Gefahr, darum muss man das ja auch nicht retten. Ja, ja. Hier kommen wir meistens mal die Leitung voll hier. Tobias! Ja, ich höre. Nabend. Noch ein Tobias. Noch ein Tobias, ja. Jetzt ist Tobias auch Schlemme. Dann löse ich das mal auf. Bei mir kommt sowieso gerade Besuch, da muss ich mich mal gerade verabschieden. Das kannst du jetzt nicht machen. Viel Spaß, Tobias. Und die anderen. Ja. Tschüss, danke. Tobias. Ciao. Das war jetzt auch einer der seltsameren Anrufe des letzten... Moment mal. Du Scheiße. Jetzt ist der eine Tobias gegangen und ich habe versehentlich den anderen Tobias rausgeschmissen. Hast du den neuen rausgeschmissen? Neuer Tobias, ruf doch nochmal an, bitte. Ich habe den Überblick verloren. Ihr kennt das. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich zitter immer so. Ich zittere immer so und im Kühlschrank ist nur alkoholfreies Bier. Ist etwa jemand von der Deutschen Bahn vorbei? Da haben die? Die haben auch kein ordentliches Bier. Nicht. Obwohl, ich fange damit jetzt gar nicht erst an. Das letzte Mal, als ich gesagt habe, ich hätte gern Bier, hatten wir hinterher hier irgendwie 4 Liter Bier. Weil lauter Leute vorbeikamen, Bier gebracht haben, was ich total super finde übrigens. Ach, wirklich? Mhm. Ja. Wäre ja vielleicht nochmal ein Aufruf wert. Ja, nee, nicht. Ich bin mit dem Auto hier. Ich habe mir extra, damit ich eine Stunde früher nach Hause komme, ein Auto geliehen. War es nicht alkoholfreies Bier, was ja, aber davon hört das Zittern halt nicht auf. Ne? Ach so, ja, das Problem. Entschuldigung, ich muss mal, ich hatte gerade so eine Eingebung. Eine Eingebung? Ja. Ist der Gegenstand schuld an dem Tod? Also für sich? Ja, schon. Irgendwie. Okay. Aber nicht in dem Sinne, so viel Tipp gebe ich jetzt, ich bin ja kein Unmensch. jedenfalls nicht im Radio. Es ist jetzt nicht in einer solchen Weise der Gegenstand für den Tod verantwortlich, als der Gegenstand ihm auf den Kopf geflogen wäre oder sowas. Das nicht. Ja, okay. Aber der Gegenstand ist letztlich mittelbar dafür verantwortlich, dass der Typ tot ist. War der Gegenstand eine Spritze? Eine Spritze? Eine was? Eine Spritze mit einem... Ich hab dir eine Spritze geklaut. Das war keine Spritze. War der Getränk? Ein was? Ein Getränk. Nein, kein Getränk. Das war doch... Eine Krankheit? Nein, keine Krankheit. hat er gegenstand. Warte, hier ist der Tobias, ist wieder da. Hallo Tobias, bitte entschuldige. Ja, ich nehme es so hin. Ich nehme das so hin, du hast ja auch keine andere Wahl, sonst fliegst du hier sofort aus der Leitung. Ich würde mal ganz konkret behaupten, der Helfer durfte nicht helfen, weil das, was der Dieb geklaut hat, irgendwie verboten hat oder sowas. Du kennst die Lösung, ne? Wenn ich jetzt sage, ja, fliege ich dann wieder raus? Dann fliegst du raus. Du kannst jetzt allerdings auch so lange still sein, bis die anderen es nicht gelöst haben und dann irgendwann mal die Lösung sagen. Weil sagen, das ist halt Spielverderberei, oder? Ne, verstehst schon. Ja, aber es war ja schon mal ein Tipp. Das ist okay. Wenn ich sehe, sonst weg des Spiels, die Lösung zu finden. Zu finden, nicht zu wissen, anzurufen und zu sagen. Die Idee eines Spiels ist das Spiel, nicht die Lösung. Also nicht. Ja, gut. Aber wenn die ganze Zeit zugehört hat? Nee, da kann er nicht, der hat das Spiel schon mal gesehen, der kennt das Rätsel. Könntest du nochmal einen Satz bitte wiederholen? Ich habe mal kurz nicht ganz verstanden. Nee, den kann er nicht wiederholen. Also der Gegenstand. Wir sind hier nämlich nicht in der Schule, Albrecht. Können Sie Fragen nochmal wiederholen? Ich habe gerade auf meinem Blatt rumgekritzelt und nicht zugehört, weil mir das hier viel zu langweilig ist. Das ist Samsung. Samsung ist schuld. Ja, Samsung ist schuld. Genau. Der Gegenstand war illegal. Nee. Hatte der Konflikt was mit der Religion zu tun? Ja. Aha. Hm. Ah, oh. Der Tipp hat mich irgendwie auf die Idee gebracht. War es ein Buch? Ein Buch? Nee. Der Gegenstand war eine Kreditkarte? Fragezeichen? Nein, Ausrufungszeichen. Ach, jetzt müssten wir Dactylorock. Ich guck mal, ob wir den Dactylorock hier haben, dann spiele ich den jetzt, weil ich das so schön fand. Den Dactylorock. Kennt ihr den? Nee. Kennt ihr nicht? Oh, jetzt hoffe ich wirklich, dass wir den hier haben. Warte mal. Sternchen. Warte mal, vielleicht haben wir den ja. Dactylorock. Sehr schön. Den spielen wir jetzt. Einfach nur, weil das jetzt gerade so ein bisschen passt und ich da Lust zu habe. Und ich meine, warum sollte ich nicht tun, wo ich Lust zu habe? Also, kommt der Dactylorock. Der ist von Stereo. Der Dactylorock. Keine Ahnung, warum jetzt gerade bei Tobias so ein Lärm ist. Das ist wahrscheinlich Rache, weil ich gesagt habe, nee, sie nicht. Rache, nein. Rache ist das. Ich habe dann mir immer noch mal kurz in der Wikipedia und bin ein wenig verblüfft, den Funkerspuk durchgelesen, den ich ganz anders gelernt habe, als er in der Wikipedia beschrieben wird. Und das finde ich wirklich gerade sehr, sehr interessant. Wo hast du das gelernt? Im Wikipedia, Studio. Wenn jeder irgendwas reinschreibt. Ja, aber das ist jetzt nicht, es gibt keinen Grund, die Geschichte um den Funkerspuk irgendwie umschreiben zu wollen. Also das ergibt wenig Sinn. Ich habe es halt tatsächlich anders gelernt. Also zumindest habe ich es anders in Erinnerung aus dem Studium. Jetzt habe ich den Salat. Jetzt muss ich zu Hause irgendwie in meinem Bücherstapel, Müll, Regal, alles. Ich habe hier so eine Messi-Wohnung. RTL 2 kommt auch demnächst und dreht über mich einen Film. Also über meine Wohnung. Das wissen wir noch nicht so genau. Also wahrscheinlich erst, wenn ich mir das Leben genommen habe, weil ich mit dem ganzen Unrat in meiner Wohnung nicht mehr zurande komme. Ach, den hast du schon verkauft. Den hab ich schon verkauft, genau. Ja, okay, Mist. Naja, jedenfalls muss ich dann nochmal in meinen Büchern gucken. Jetzt echot der Holgi. Wer macht das denn hier? Ich bin also nicht. Ich hab nichts an. Irgendjemand hat gerade... Ja. Ja, wahrscheinlich war es Vanessa. Radio an. Ich habe nämlich immer mit dem Handy Radio gehört. Ja, siehst du? Aber nein. Ja, aber das habe ich jetzt aus. Ich kann ja nicht immer gleichzeitig gut. Telefonieren und Radio hören. Ist immer super. Jemanden einen Vorwurf machen, wenn er ihn bestreitet, einfach sagen, ja, siehst du? Funktioniert immer. Das ist sofort irgendwie so ein Rechtfertigungsdruck irgendwie auslösen. Aber ich habe doch gar nicht... Ja, ich. Hm? Ach, du willst doch nicht die einzige Frau vergrauen, Holgi. Ach so, ja, stimmt. Ja, Frau. Ja, denke ich. Sie ist hartnäckig. Das heißt, ich kann weiter auf Vanessa rumhacken. Ja, ich meine, irgendwann mal. Dann reicht mir vielleicht auch. Kommt drauf an, wie, ne? Irgendwann kommst du dann vorbei, weil meine Adresse steht ja im Internet, ne? Weil du was sagst, Paul, während Albrecht was sagen wollte. Also sagt jetzt erstmal Albrecht was. Ist der verbotene Gegenstand ein Schlagring? Verbotener Gegenstand? Welcher verbotene Gegenstand? Also Schlagringe sind verboten. Schlagring ist ein Freund von mir, ist Kriminalpolizist, hat mir mal einen Schlagring geschenkt mit den Worten, lass dich nicht erwischen, ist eine Straftat. Super, oder? Aber hat der Dieb eigentlich das Richtige geklaut überhaupt? Ja. Ja, hat er. Okay. Hat er. Hat er, okay. Also der Konflikt hatte was mit Religion zu tun? Nein. Hä? Du hast doch eben ja, oder? Na, vorhin hat er auch was von Religion gesagt. Aber welcher Konflikt? Ja, also diese... Ach so, du meinst das jetzt so im literarischen Sinne, Konflikt. Ja, der Konflikt hatte was mit Religion zu tun. Hat nicht jeder Konflikt am Ende was mit Religion zu tun? Leider, Frage, ja. Eine Frage, Argumentationsweise. Bitte was? Eine Frage der Argumentationsweise. Ist das so? Lässt sich nicht alles auf Religion runterbrechen? Das wäre mal interessant. Das wäre der Hammer. Die Frage, wie genau dein Gegenüber sich damit auskennt und ob du dem alles erzählen kannst. Hä? Also, verstehe ich nicht. Danke, Vanessa. Bitte? Ja. Hat der Dieb irgendwo zum Beispiel in einem Museum geklaut? Nein. Oder ist er also privat? Genau. Wir stehen nur privat. Okay. Ja, hier privat unterwegs. Schreiben die Leute auch mal ihre Twitter-Profile. Ja, ganzen Lutscher. Ja. Hier privat unterwegs. Ist der verbotene Gegenstand ein Messer, was mehr als 8 cm Klingenlänge hat? Nein. Wieso denn verboten? Was für ein Gegenstand? Ich dachte, das wäre Geld. Messer sind nur bestimmt. Ich dachte, das war nur in der Religion verboten, oder war man da jetzt. Nee, das war Spaß. In der Religion ist Spaß verboten, nicht Messer. Mhm. Mhm. Und Schweine manchmal und. Ja, ist doch Spaß. Guck die doch mal an. Großer Gegenstand. Neue Trendsportart, Schweinehänseln. Der Gegenstand groß, den er geklaut hat. Wie viel? Wir sind doch genug Leute, um einen Verein zu gründen. Wollen wir nicht einen Verein für Schweinehänselei gründen? Ich finde, man sollte viel öfter Tiere hänseln. Die können sich nämlich nicht wehren, weil die verstehen das gar nicht. Ne. Die sind aber groß, Schweine, ne? Ja, aber stell dich mal vor ein Schwein und mach ne. Ich glaube nicht, dass sich das dann angreift. Und falls es das doch tut, kannst du es immer noch mit irgendwie Pfefferspray. Du kennst das auf die nächste Erhebung. Kennt ihr diesen sehr geile Amazon-Bewertung? Geile Amazon-Bewertung über Pfefferspray? Ja, habe ich gelesen. Eine Ein-Stern-Bewertung, weil die haben sich halt Pfefferspray bestellt und da fanden das erstmal total schlecht, überhaupt damit mit dem Ding ordentlich auf das Fleisch zu zielen. Und hinterher hätte es auch irgendwie viel zu scharf geschmeckt. Nee, sauer haben sie gesagt. Oder sauer, genau. Ja, super. Pfefferspray. Auf jeden Mann, Fall. Ey, wie kriegen solche Leute das überhaupt hin, am Leben zu bleiben? Ich meine. Die Idee ist doch im Ansatz gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, die Flasche mit 30 Milliliter, die sprühen 5 Sekunden, das hat ein Polizeibeamter gesagt. Und die großen 300er sind irgendwie 10 Sekunden. Aha. Ja, dann sind sie leer und das Fleisch schmeckt sauer. Aber das sind doch Pumpsprays, oder? Nee, Pfefferspray. Nee, Pfefferspray ist, das ist so wie Reizgas. Hm? Nee, ich meine aber so Pump, also dass man da pumpen muss und nicht die ganze Zeit gedrückt. Nee, das sind Pressluft, also das steht unter Druck, ja, so Druckbehälter. Ja. Das ist wie so Haarspray, kleine Haarspraydose. So, wie kommt man jetzt eigentlich wieder zurück zur... Ich wollte schon die ganze Zeit fragen, war es ein Schlafrock? Lass mal Albrecht ausreden. Ja. War der verbotene Gegenstand ein Schlagstock? Welcher verbotene Gegenstand eigentlich? Willst du mich fertig machen oder was? Die wollen mich hier fertig machen, Timo. Ruf die Polizei. Weck den Präsidenten. Ruf die Intendantin an. Ruf die Intendantin an. Darf ich mal fragen? Was denn? Also, der Gegenstand war nicht verboten. Hat der etwas mit Religion zu tun, nochmal um sicher zu gehen? Der verbotene religiöse Gegenstand. Nein, der Gegenstand hat nichts mit... Naja, so kann man es auch nicht sagen. Der Gegenstand hat nichts mit Religion zu tun. So. War das ein handlicher Gegenstand? Du musst doch nicht so schreien, Vanessa. Ja, ey, keine Ahnung. Da habe ich so eine Eingebung gehabt, dann kommt das aus mir raus. Ist das ein tragbarer Gegenstand, der leicht zu transportieren ist? Mhm. Ja. Holgi, war das ein Geldschein? Nein. Ja, aber ist es ein quadratischer Gegenstand? Keine Ahnung. Trägt man diesen Gegenstand so normalerweise mit sich rum? Ja. Taschentuch? Smartphone. Sag mal, hast du getrunken? Nein, kein Smartphone. Hatte der Bestohlene etwas mit Religion zu tun? Ja. War er Priester? Nein. War er gläubig? Der Tobias sitzt gerade da und denkt sich, da kommt ihr nie drauf, ihr Pfeifen. Ne, Tobias? Ja, richtig. Also, das ist aber auch sehr, sehr witzig. Es ist ein sehr, sehr geiles Rätsel, muss ich echt mal sagen. Es ist wirklich eines der schönsten, die ich bisher hatte. Ja. Holger, ja. Ich schreibe dir dann auch noch mal ein Rätsel. Wenn du noch ein einziges Mal meinen Namen sagst, Albrecht, schmeiß ich dich aus der Leitung. War der bestohlene Satanist? Das kann ich dir nicht sagen. Nee, kann, war er nicht. Nee, ich glaube nicht, dass er Satanist war. Nee, auf gar keinen Fall war der Satanist. Hat der Bestohlene auf irgendwas reagiert, was der Dieb... Nein. Entschuldigung, aber nein. War der Bestohlene krank? Nein, der Bestohlene war nicht krank. Ja. Hatte der Bestohlene überhaupt festgestellt, dass er bestohlen wurde, bevor der Dieb verletzt wurde? Das ist unbekannt. Wusste der nicht, fällt halt ein Anführungszeichen, dass der andere ein Dieb ist? Nein. Also der, der zugeguckt hat, wusste nicht, dass es ein Dieb ist? Richtig. So, aber hatte der überhaupt einen Grund denn dafür, der einfach so zuzugucken? Also ja. Er war erst Helfer und daher musste er Dieb sehen. Man hat nichts, also ich habe dich nicht verstanden, Albrecht. Habt ihr Albrecht verstanden? Nee. Okay, Albrecht. Er war Ersthelfer und deswegen musste er da sein. Nö. Da ist er sonst unterlassene Hilfeleistung gewesen. Nein. Wurde dieser Diebstahl verwechselt? Verstehe ich nicht. Also zum Beispiel, man könnte denken, dass es irgendwie ein Drogenhandel wäre oder so. Ach so, nee. Mm-mm. Okay. Doch ein Gegenstand, den man immer mitträgt. Ja. Ich denke, sogar ein Drogen, also deshalb. Also. Ich weiß nicht, wie du jetzt so drauf bist, aber ich kenne da, also ich habe da schon Sachen gesehen. Hui, hui, hui, hui, hui. Ja, nee, also so nicht. Also bitte nicht. Ein Freund von mir zum Beispiel war chronisch krank, hatte so starke Schmerzen, hatte immer Opium dabei. Das war auch sehr geil. Der hat so krasse Schmerzen gehabt, dass sein Arzt ihm echt große Mengen Opium verschrieben hat. Er hat immer so ein Fläschchen Opium dabei gehabt. Das war total krass. Hat er immer irgendwie, wenn er irgendwo gesessen ist in der Kneipe, hat er sich halt eine Kippe rausgeholt, hat da irgendwie so ein bisschen Opium drauf geschmiert und hat dann die Kippe geraucht. Aber davon kommt man doch nicht. Das ist immer noch besser als die anderen Schmerzmittel. Wenn es Natur ist, ist es besser, als wenn du dann irgendwelche Pharma-Scheiße nimmst. Nee, das ist auch Unsinn, aber das ist halt krass. Also der lebt auch nicht mehr mittlerweile. Also das, aber der hatte halt echt extreme Schmerzen und der Arzt hat gesagt, ja okay, komm hier, scheiß drauf, verschreibe ich dir das halt. Ist in die Apotheke gegangen, hat das Rezept hingelegt, hat der Apotheker gesagt, das ist aber alles, was ich da hab. Auch nicht schlecht, oder? Ich wusste gar nicht, dass es für die Apotheke gibt. Ja klar, du kriegst in der Apotheke im Prinzip alles. Es muss halt nur verschrieben werden, dann so Betäubungsmittel, die werden dann nochmal extra registriert, dass du Betäubungsmittel bekommen hast. Also, so, klar, letztendlich kannst du alles kriegen. Darum wird ja gelegentlich auch in Apotheken eingebrochen, weil irgendwelche Leute denken, oh, dann klaue ich hier geil Opium. Und dann finden sie es nicht, weil sie total verpeilt sind. Chemische Bezeichnung. Steht unter O. Steht unter O, genau. Steht im Regal unter O. Opium. Ah, O. Omonilasa. Ah, Opium. Da. Mutter, bring mir noch ein wenig Opium mit, wenn du in die Apotheke gehst. Wir müssen übrigens an dieser Stelle Nachrichten machen. Ja? Ihr habt jetzt die Wahnsinnsgelegenheit, in euch zu gehen und euch Fragen auszudenken, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann, um rauszukriegen, was hier los ist. Der Mann, ein einfacher Dieb, hätte noch am Leben sein können, doch sein Beruf wurde ihm zum Verhängnis. Wenn ihr hier anruft unter 0331 70 97 110, dann könnt ihr euch mit einreihen in die Runde. Wir haben, also ich jedenfalls, also ich habe Spaß. Habt ihr auch Spaß? Klar. Ja. Jetzt schon. Die Rätselgruppe hat auch Spaß. Fritz. Blue. Wir versuchen ein Rätsel zu lösen. Das Rätsel heißt Der Dieb und geht so. Der Mann, ein einfacher Dieb, hätte noch am Leben sein können, doch sein Beruf wurde ihm zum Verhängnis. Es rätseln. Albrecht, Bernd, Paul, Peter und Vanessa und Tobias sitzt lachend in der Ecke. Immer noch. Wieso lachend weiß in der Ecke. Tobias das? Der Gegenstand, du hattest gesagt, das ist ein ganz normaler Gegenstand. Ja. Würdest du sagen, mehr als 50% der Leute haben den immer bei sich? Ja. Dann bleibt nicht viel übrig. Ja. Handy? Nein. Also, war es ein Handy? Nein. Schlüssel? Nein. Eine Jacke? Eine Brieftasche? Brieftasche, Jacke. Sehr gut. Eine Brieftasche, Portemonnaie. Genau, ist nicht tödlich. Kreditkarte ist auch nicht tödlich. Außer wenn man sie scharfkantig feilt und damit jemanden aufschlitzt. Ja, genau. Wie wir das im Knast immer machen. Ja? Mit unseren Kreditkarten. Aber der tödliche Gegenstand ist der, den man auch mit sich rumträgt. Ich glaube, ich habe gerade Portemonnaie zum ersten Mal intuitiv richtig geschrieben. Kann aber auch sein, dass ich mir das gerade nur einbilde. Ja, nochmal die Frage. Ja, die Frage wäre, der Gegenstand selbst, also der gestohlene Gegenstand, ist tatsächlich der tödliche Gegenstand. Nein. Das heißt, das Portemonnaie wurde gestohlen, war aber nicht tödlich. Richtig. Gut. War der Dieb auf dem Weg der Übergabe oder war der Diebstahl für ihn selber persönlich? Ja, ja, ja. Wurde er von jemandem... Nochmal, Albrecht? War er auf dem Weg zur Übergabe? Nein. Der Dieb klaut nur so für sich. Was? Der Dieb klaut also nur für sich selbst. Das weiß ich nicht. Und aber in der Regel klaut man ja für sich selbst. Warum sollte man für andere klauen? Die können sich ja selber was klauen. Weil man Taschendieb, nee, komm. Ja, vielleicht zu verkaufen oder so. Oder irgendwie. Er ist dann aber immer noch für sich. War sehr viel Geld in der Brieftasche? Keine Ahnung. War die Brieftasche jetzt der Diebstahlsgegenstand? Ja. Aber nicht tödlich. Zumindest nicht unmittelbar. Das habe ich daraus geschlossen, dass der tödliche Gegenstand in der Brieftasche war. War der tödliche Gegenstand in der Brieftasche? Ja. Mhm. War es eine Swisscard? Eine was? Swisscard fällt mir gerade so ein, das ist so ein Taschenmesser. Ach, so ein Kreditkartentaschenmesser-mäßiges. Genau. Hat sowas jemand wirklich? Gibt es wirklich Leute, die sowas dabei haben? Nee, ne? Ich kenne jemanden. Ich habe immer so eine Zeckenkarte dabei. Also eine was dabei? Zeckenkarte. Zeckenkarte? Da kann man im Notfall so eine Zecke mit rausziehen. Warum hast du immer eine Zeckenkarte? Bist du viel im Wald unterwegs? Ab und zu schon. Swisscard. Ja, aber haben. Sowas kriegt man halt geschenkt von Leuten, die nicht wissen, was sie einem schenken sollen. Ihr habt sich selber gekauft. Ja. Den musst du dir warm halten. Dem kann man alles verkaufen. War es ein netter Dieb oder was? Ja, war es ein netter Dieb? Keine Ahnung, er ist tot. Ja. Kann ja sein, dass er auf natürliche Art und Weise ein Arschloch sowieso schon ist. Ich habe keine Ahnung. Keiner kann ihn leiden und deswegen ist er. Nee, weiß ich echt nicht. Er hatte die Haare schön. Steht der. Der Dieb wurde verletzt. Steht diese Verletzung überhaupt in einem direkten Zusammenhang mit der Brieftasche? Nein. Aha. Hat er sich also nicht, dass jemand ihn umbringen wollte, weil er die Brieftasche hatte. So nicht. Mhm. Hat er sich selbst verletzt? Nein. Er wurde durch einen Gegenstand aus dem Geldbeutel verletzt? Nein. Ach so. Der andere vielleicht auch ein Dieb? Nein. Dieser Nichthelfer, wir haben immer noch nicht seinen Beruf, der scheint irgendwie wichtig zu sein, der Beruf. Ja, ne? Sehr. Also ist nicht öffentlich. Ich hab da eine Idee. In der Brieftasche war ein Ausweis und die sagte, dass er ein Mörder wäre und deshalb wurde er verurteilt und hingerichtet. Richtig. Was? Echt? Nee. Ich wollte nur ein bisschen falsche Hoffnung machen. Das ist ja das gewesen. Bisschen Unruhe stiften. Bitte was? Wie lange sitzen wir an dem Rätsel? Naja, seit 10, aber wir haben ja zwischendurch eine halbe Stunde über Medien und öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so gequatscht. War da aber auch sehr bildungsreich. Ja genau, da haben wir unseren Bildungsauftrag erfüllt. Jetzt im Moment erfüllen wir irgendeinen anderen Auftrag, der ist noch geheim. Unterhaltungsauftrag. Geheim Unterhaltungsauftrag. Ich hab eine Idee, aber ich weiß nicht. Vanessa hat eine Idee. Psst. Ja, ich habe eine Idee. Also, vielleicht hat er sich das Portemonnaie ja nochmal ein bisschen angeguckt und so, und jemand hat ihm dabei zugeguckt und so weiter. Und da ist ja wahrscheinlich auch ein Ausweis drin in dem Portemonnaie. Und dann ist aber irgendwie der Typ, der halt zugeguckt hat irgendwie, hat dann gedacht, ach, das ist jemand anders und der ist vielleicht irgendwie gestolpert oder so. Habt ihr auch das Gefühl, dass Vanessa sich gerade so ein bisschen verrennt? Ja, aber in einer Sache hatte sie eine gute Idee. Hatte jemand gedacht, er sei jemand anderes? Ja. Mhm. War derjenige besoffen? Welcherjenige? Der Dieb. keine Ahnung, ist ja tot, war ist ja auch egal. Besoffen? Ich meine, bevor war irgendjemand er, besoffen? Ja, irgendwo sind so alle besoffen immer. Ist er aufgrund des falschen Ausweises mit einem falschen Medikament behandelt worden? Nein. Der Dieb also der ist auf jeden Fall verwechselt worden, ja? Ja. War der, okay. War derjenige, der ihm zwar dem nicht helfen konnte, Arzt? Ja. So langsam wird's gut. Kein Krankenhaus, so langsam wird's gut. Wer war das? Tobias? Ja. Ja, sich jemand? Ja, ich bin noch da. Entschuldigung. Was ist das, was stand auf einer Karte, dass der gute Mensch Bluter ist? Nein. Ach nee, genau das Gegenteil. Nicht alle durcheinander, bitte. Ja, ja. Nein. Was ist halt die Blutgruppe, die er hatte? Nee. Organspender? Nein. Kam er ins Krankenhaus? Kein Bergsteiger, er kam auch nie ins Krankenhaus. Hast du Bergsteiger gesagt? Ich habe Bergsteiger gehört. Ist ja, ich auch. Okay. Der Bestohlene war religiös, hat es ja gesagt, glaube ich. War er bei den Zeugen Jehova? Keine Ahnung. Jehova, Jehova. War das ist ja so, dass die keine Blutspenden annehmen dürfen. Und wenn Jehova, das halt Jehova. Und wenn die einen solchen Personalausweis haben, dann nehmen sie ja einen... Ich weiß nicht, ob der Zeugen bei den Zeugen Jehovas war. Keine Ahnung. Haben wir aber erst bei unseren, die dürfen es nicht machen. Ich werde euch mal langsam verlassen, ihr Lieben. Ey, komm. Ich muss morgen früh raus. Ja, ich auch. Ich muss morgen auch früh raus. Wann musst du raus? Um 6. Ich nicht so, aber auch früh. Zum Markt. Bitte mich besuchen kommen. Auf dem Markt? Auf was für einen Markt? Boxi. Was machst du am Boxi? Ach, Boxi. Ich verkauf Schmuck. Schmuck? Es ist Sonntag. Ja. Gibt's eigentlich die geile Käsestand noch auf dem Boxi? Ja, Käse gibt's da bestimmt auch. Aber morgen ist auch Lebensmittel auch zusätzlich noch, ja. Aber wir machen morgen mit Schmuck und Röcke und so. Schmuck und Röcke? Mhm. Hippie-Röcke. Ach echt? Hast du so einen Hippie-Stand? Ja, genau. Ach cool. Geht das? Also kann man davon leben? Ja, schon. Also die Röcke sind ja aus Indien und der Schmuck auch. Ja, das geht schon. Okay, ich dachte, du machst das irgendwie selber. Ich mache auch Sachen selber, aber also ich arbeite für Freunde, ne? Das ist nicht mein eigener Stand. Mhm. So, und die machen aber auch irgendwie so kunstkünstlerische Sachen. Ich mache halt Sachen mit Federn und so, aber ich habe nicht genug, dass ich auf den Tisch lege. Ich habe den ganzen Sommer durchgerockt, irgendwie viel gearbeitet, ja. Ein bisschen Kohle beiseite gelegt und jetzt im Winter werde ich wieder in mein Atelier gehen und weitermachen. Was wirst du so in dem Atelier machen? Also ich mache so Federsachen, ne? Ich mache ganz viel mit Federn, Federohrringe, krass, so Matschfedern und so weiter zum Räuchern und sowas machen. Ja. Ja, dann viel Spaß und viel Spaß beim Federn. Was machen Sie? Und Sie, was machen Sie im Winter? Federn. Ja, genau. Komm gut genau aus den super Federn morgen. Ja, genau. Vanessa, vielen Dank fürs Mitspielen und eine gute Nacht und schönes Wochenende. Ja, wünsche ich euch auch. Danke, und tschüss. Ciao. So, und wir ersetzen Vanessa hier ratzfatz durch Micha. Hallo Micha. Hi. Hallo Micha. Hi, hallo. So Micha, dann hilf doch den anderen mal, außer Tobias, der kennt die Lösung und also lacht sich kaputt. Ich habe gerade irgendeinen Personalausweis und irgendwelche Blutspenden oder so, ne? Ja. Und das ist ein Arzt, derjenige. Was ist? Achso, Arzt, genau. Können wir den Arzt Horst nennen? Nee, Arzt. Alle Ärzte heißen Arzt. Ah, okay, cool. Professor Doktor Arzt. Professor Doktor Arzt. Professor Doktor Arzt. Zum Rätsel, hat denn unser Dieb eine Allergie? Nein. Okay. Hat er Lebensmittelunverträglichkeiten? Also meinst du, nee, Lebensmittelunverträglichkeit ist eingebildete Allergie, meinst du? Nee, nee, hat er nicht. Ist das Portemonnaie überdimensional alt? Nö. Wurde der Umgebrachte, also der irgendwie Gestorbene aus Versehen gestorben? Ich habe den aus Versehen gestorben. Ich wollte gar nicht. Da, auf einmal, ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist, Herr Vorsitzender. Ist der in einem Krankenhaus gestorben? Nein. Er wurde die Treppe runtergefallen. Nein. Aber es hat was mit einer Verwechslung zu tun. Ja. Der nicht helfen konnte, wurde, war der Arzt. Ja, oder? Wurde Hermann was für jemand anderes gehalten? Und wer wurde für jemand anderen gehalten? Hermann? Du meinst Hartmut? Hartmut wurde Hartmut für jemand anderes gehalten, weswegen der Arzt ihm nicht helfen konnte? Ja. Kannte der Arzt die Person, für die er ihn gehalten hat? Nein. Hat er ihn mit Insulin zu Tode gespritzt? Nein. Ist so nicht Sunny von Bülow. Und er hat ihn aber verletzt, er hat ihn nicht verletzt, sondern er hat ihn falsch behandelt, weil er nicht wusste, Nein. wer er ist. Nein. Nee, der Arzt fand er nur daneben. Hat ihn gar nicht behandelt, ja. Der Arzt hat ihn gar nicht behandelt. Nachdem er das Portemonnaie gesehen hatte? Nachdem er das Portemonnaie gesehen hatte, hat der Arzt ihn nicht behandelt. Er hätte ihn aber behandelt, wenn er kein Portemonnaie gesehen hätte. Er hätte ihn behandelt, wenn er kein Portemonnaie gesehen hätte. Weil da was drin war, was religiös begründet irgendwie gesagt hat, er darf ihn nicht behandeln. Ja. Ja, da war wahrscheinlich so eine Karte drin, wo steht, bitte behandeln Sie mich nicht, lassen Sie mich sterben oder so. Was sagst du, Paul? Tobias, sollen wir auflösen? Ja, es ist ja, eigentlich schon fast richtig. Ist eigentlich schon fast richtig, ne? Ich löse mal auf. Der Taschendieb trug noch den Geldbeutel seines letzten Opfers bei sich, als er in einen Unfall verwickelt wurde. Der Notarzt fand den Geldbeutel und stellte anhand der darin befindlichen Patientenverfügung fest, dass es sich bei dem Schwerverwundeten offenbar um einen tiefreligiösen Menschen handelte, der Bluttransfusionen strikt ablehnte. Da der Patient sehr viel Blut verloren hatte und der Notarzt den Patientenwunsch respektierte, starb der Dieb. Also war es ein Zeuge Jehovas? Okay. Keine Ahnung, ob es ein Zeuge Jehovas war. War das in Deutschland? Wie war das einfach in Deutschland? Nur religiös begründet. Na, das würde mich wirklich interessieren, ob das in Deutschland überhaupt möglich ist. Stimmt, das wäre wirklich mal interessant. Du könntest ihn nicht verbluten lassen, aber ich würde mal denken, dass du, die Identität müsste schon zweifelsfrei festgestellt sein. Und das wäre sie ja nicht, wenn du ein Portemonnaie findest, in dem einfach nur ein paar Visitenkarten oder sowas sind und vielleicht eine Kreditkarte und dann ein Zettel, wo drauf steht, helfen Sie mir nicht. Also dazu müsste dann wahrscheinlich schon da irgendwie noch ein amtliches Ausweisdokument drin sein, sodass der Arzt auch sagen kann, okay, es handelt sich auch tatsächlich um die Person, die mich hier nicht mehr im Besitz ihrer geistigen Kräfte anweist, die Hilfeleistung zu unterlassen. Bei den Zeugen Jehovas ist es so, die dürfen, wenn sie da eintreten, unterschreiben so ein Papier, dass sie Bluttransfusionen ablehnen. Und ein Arzt, der hat das nicht respektiert und der Frau ist ihnen geholfen, deswegen ist sie rausgeflogen. Die Zeugen Jehova. Und dann wurde Jehova. Und dann wurde Jehova. Dann wurde der Arzt verklagt, weil er den Patienten willen nicht respektiert. Ja, natürlich. Hätte er das nicht gemacht, wäre eine Zivilklage gekommen. Ihm unterlassener Hilfeleistung oder so in der Art. Nee, das geht nicht. Es gibt eigentlich eine ganz einfache Regelung. Solange derjenige ohnmächtig ist oder sich nicht äußern kann, gilt für den Arzt immer die Annahme des Überlebenswillens. Ja. Nein. Und wenn er sich äußern kann, beziehungsweise so eine Patientenverfügung gemacht hat und das zweifelsfrei ihm zuzuordnen ist, dann ist es ja eine Äußerung. Dann schon, genau. Aber bis dahin ist immer vom Überlebenswillen des Opfers oder des Verunfallten auszugehen. Aber wenn er jetzt mal in den Arzt hinkommt und da stirbt gerade jemand, guckt ja nicht mal erstmal nach dem Ausweis oder nach irgendwas, ob der jetzt gerade sterben will. Richtig, aber so. Das wäre dann ja, wenn dann hinterher Klage erhoben wird, wäre das ja dann der Moment, wo das Gericht abwägt, ob es die Klage zulässt und wie dann hinterher das Urteil aussieht. Was machst du beruflich, Micha? Ich bin Informatiker, um genau zu sein, Medizininformatiker. Ah, daher, okay. Nee, weil du so eine bestimmte Sprache sprichst, die nur Leute sprechen, die aus dem Fach kommen. Ich habe in meinem Studium Grundlagen der Medizin. Ja, okay. Und auch, und ich habe eigentlich so tagtäglich mit Ärzten zu tun, deswegen weiß ich aus deren Erfahrungsaustausch, wie das gehandhabt wird. Also es geht auch wirklich ganz, ganz genau darum. Mhm. Ja? Dass wirklich immer, wenn man jemanden findet, immer erst vom Überlebenswillen ausgegangen wird. Wenn man den dann wiederbelebt hat und er dann sagt, hey, ja, er will sterben und er 5 Minuten später einen Herzinfarkt kriegt, dann wird er sterben gelassen. Ach. Genau. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Letzte Woche war das, stand ich an der Bushaltestelle bei mir um die Ecke und auf der anderen Straßenseite kniet so ein Typ auf der Straße und neben ihm liegen Krücken und ich denke so, was ist denn hier los? Also auf dem Bürgersteig. Genau. Ich denke so, was ist denn da los? Flitz rüber über die Straße, währenddessen hält noch ein anderer Typ mit dem Fahrrad an, geht auch hin, sagt so, alles in Ordnung, brauchen Sie Hilfe? Der so, ja, ist mir auch noch nie passiert, ich bin hier hingefallen und so und jetzt komme ich nicht mehr hoch. Und dann hast du gesagt, wie wär's, wenn wir irgendwie mal Krankenwagen holen oder so? Also, weil der hat halt zwei Krücken dabei gehabt. Ich weiß nicht, was er hatte, sah so aus wie irgendwie Kinderlähmung oder irgendwie sowas. Mhm. Also, wo so die Oberschenkel so dicht aneinander gestanden haben und die Beine so ein bisschen verdreht. Also, der hat auch sichtlich Schwierigkeiten. Man war schon älter, so, schätze mal so Ende 50, Anfang 60. Und der sagt halt auch, auf gar keinen Fall rufen Sie einen Arzt oder einen Krankenwagen. Auf gar keinen Fall. Ich will damit, ne? Ich habe jahrelang in Krankenhäusern verbracht, die konnten mir alle nicht helfen. Mhm. Wo ich dann auch dachte, ja, doch konnten sie, sonst wärst du nämlich wahrscheinlich längst tot. Aber okay. Sagt halt, auf keinen Fall ein Krankenhaus. Dann haben wir den nach Hause gebracht in seine Wohnung, die war irgendwie nur 100 Meter weiter, haben dann die Treppe hochgeschleppt und so. Ich habe ihn dann nochmal gefragt, so, sollen wir irgendwen anrufen, dass sich jemand um sie kümmert? Kommt bei ihnen regelmäßig irgendjemand vorbei? Und sowas. Und er sagt, ja, es gibt halt so einen Pflegedienst, der kommt regelmäßig rum und auf gar keinen Fall einen Arzt anrufen. Bin ich da raus, habe als erstes beim Bullen angerufen. Entschuldigung, bei der Polizei angerufen. Habe halt gesagt, okay, ich kann jetzt nicht einfach gehen, schaffe ich nicht. Habe 110 angerufen, in Berlin wählt man 110, wenn man die Polizei sprechen will, auch wenn man keinen Notfall hat, was mich immer noch irritiert. Hä, was meinst du damit, Holgi? Wie, womit? Na, Feuerwehr. Mit 110 anrufen, kann man trotzdem 110 rufen. Wie, was meine ich damit? Weil du meinst, kann in Berlin macht man irgendwas. Nicht alle reinquatschen, Albrecht, jetzt ist Ruhe. Nochmal, Paul. Du meinst, in Berlin ruft man 110, wenn was? Wenn du die Polizei anrufen willst. So, und in anderen Städten ist 110 ganz eindeutig der polizeiliche Notruf. So, in Berlin rufst du die 110 an, wenn dich einer zugeparkt hat. Ja. Und das finde ich total irritierend. Bitte? Genau, auf dem Land musst du dann dir die Nummer raussuchen von deiner Polizeidings. Also bei... Nee, die stellen dich dann schon irgendwie durch oder so. Also ich finde das jedenfalls total irritierend, dass ich 110 wähle, weil das ist immer so, dass ich denke so, oh Gott, da hinten wird einer abgestochen, dann wähle ich 110, aber nicht, mich hat einer zugeparkt und ich finde das jetzt echt voll doof, dass der hier steht. Also da rufe ich, aber egal. Ich jedenfalls Polizei angerufen, habe gesagt, hier, wir haben gerade einen Typen, der ist auf der Straße zusammengeklappt, den haben wir in seine Wohnung getragen, der hat gesagt, er will auf keinen Fall einen Arzt haben, aber ich habe das Problem, ich kann dem eigentlich dabei nicht vertrauen, dass er das sagt. Weil, ne, also auch gerade mit so einem Zusatz, ich war ja im Krankenhaus, die konnten mir alle nicht helfen. Das heißt, der hat halt irgendwie ein ganz anderes Problem mit Ärzten. Und die Polizistin sagte auch, ja, gut, dass sie angerufen haben schon mal, aber wir können im Grunde nichts machen. Weil nämlich, wenn wir dem jetzt einen Arzt hinschicken und ihn zwingen, sich behandeln zu lassen beispielsweise, oder ihn zwingen, ins Krankenhaus zu gehen, dann ist es ein so massiver Grundrechtseingriff, genau, dass der Typ, das kann man nur machen, wenn der Typ nicht mehr, was hat sie gesagt, wenn er sich nicht mehr klar äußern kann. Also die sagt halt, genau, wenn er nicht mehr zurechnungsfähig ist. Sie hat gesagt, genau. Konnte er sich klar äußern, war der Typ bei Verstand und so, sage ich, ja klar, also der hat einen relativ normalen Eindruck gemacht, ein bisschen krank. Da sagt sie, nee, können wir nichts machen. Also ist halt so tragisch das ist. Das heißt, es kann jetzt sein, dass der gute Mann irgendwie in seiner Wohnung gerade vor sich hin verreckt. Genau, richtig. Ja? Weil er nicht laufen kann und weil er irgendwie Hilfe ablehnt, weil er irgendein Problem mit Ärzten hat. Und wir können nichts dagegen tun, dass der das... Das ist das Grundrecht der persönlichen Selbstbestimmung. Ja, klar, aber es ist trotzdem... Wenn du halt eben auf der Straße liegen willst und bei lebendigem Leib verfaulen willst, solange du quasi noch dabei niemanden behinderst. Ja, und geistig noch gesund bist, sag ich mal, solange dein Kopf noch in Ordnung ist, kannst du über dich und deinen Körper frei bestimmen. Ja. Also das hat sich nicht gut angefühlt, dann einfach zu gehen. Also es ist gut, dass wir das so haben. Also ich will es gar nicht anders haben. Ich möchte nicht, dass man mich zwingen kann, mich untersuchen zu lassen beispielsweise. Genau. Aber es hat sich trotzdem irgendwie nicht gut angefühlt. Mhm, glaube ich. Ja, aber es ist im Krankenhaus, also wie gesagt, wenn einer eingeliefert wird und der wird reanimiert, kommt dann wieder zu sich und sagt, er quasi, keine Ahnung, er hat sowieso mit dem Leben abgeschlossen und kommuniziert mit dem Arzt. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor. Hat der Arzt die Möglichkeit, ihn nicht wiederzubeleben? Nur das Problem ist, diese Aussage, die muss quasi mit genügend Zeugen und irgendwo auch am besten schriftlich niedergelegt werden, weil wenn dann irgendwelche Angehörigen dazukommen und sagen, das war nicht so, dann kriegt der Arzt ein Riesenproblem. Aber also in der Theorie des Gesetzes reicht es, wenn er sagt, er will nicht weiterleben, dass quasi mit dem nächsten Schlaganfall, Herzinfarkt, quasi der Arzt die Hilfe einfach unterlässt, sodass der in Ruhe sterben kann. Ja, wenn jemand irgendwie brüllt, ich will sterben oder so, weil die Schmerzen so groß sind, irgendwie ist er dann... Ja, dann ist er, noch bei Bewusstsein. Das ist halt auch vor allen Dingen, ist das ja die Diskussion haben wir ja gerade, ne? Aktive Sterbehilfe. Ja. Also, darf ich jemandem und da sind wir aktive Sterbehilfe und das andere ist ja einfach nur passive Sterbehilfe. Genau. Er unterlässt einfach die erhaltenden Maßnahmen. Das ist ja letztendlich das Schalten, das Abschalten der Maschinen. Das ist ja eine passive Sterbehilfe dann hinten. Genau. Man versteht dich wieder nicht, Albrecht. Versuch mal irgendwie eine andere Position zu bekommen. Darf man ihm ein Schmerzmittel geben, um seine Schmerzen zu lindern? Natürlich. Aus dem rechtlichen Sinne her. Ja, klar. Das kommt ja vor mit Morphium und sowas. Ja, sicher, du begibst dich, also wenn du dich in ärztliche Behandlung begibst, dann begibst du dich ja auch in ärztliche Behandlung nicht. Und wo du Morphium bekommst, da liegst du in der Klinik. Das kriegst du so zu Hause wahrscheinlich eher nicht. Und da unterschreibst du ja sowieso, dass du irgendwie, ja. Also. Im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte ist riesig bewusst bist. Wenn ein Patient, sag ich mal, mit dem Leben abgeschlossen hat und er einen Automorphium-Injektor hat, da gibt es ja so schöne große Spritzen, die haben dann eine. Geben dir dann, weiß ich, 10 Milligramm pro Stunde oder so. Ja. Ah, diese, das sind diese grünen Kästen, wo die Spritzen so eingespannt sind, ne? Genau, richtig. Und wenn du halbwegs mobil bist, dann kannst du aufstehen und sagst, hey, cool, ich nehme die ganze Spritze auf einmal. Da musst du aber genau dabei zugucken, wie so das Ding, wie das bedient wird, oder? Sind die schwer zu bedienen? Nö, eigentlich nicht. Musst einfach nur auf die Plus-Taste drücken, ja. So bis da 100 oder 200 oder 1000 Einheiten pro Stunde steht. Dann hast du die 100-fache Dosis und dann war es das. Ach, man muss halt aufpassen, dass wir nicht Anleitung zur aktiven Sterbehilfe geben hier. Das ist das Nächste. Ja. Wieso, wenn das der Patient selber tut? Ist eine interessante Frage. Mache ich mich strafbar, wenn ich jemandem erkläre, wie er sich das Leben nehmen kann? Ich glaube nicht, oder? Naja, die also wenn ich jetzt erzähle, was man tun kann, ne, es gibt ja dieses, ne, wir wissen das alle, man muss jetzt gar nicht irgendwie groß Zinnober machen und es gibt halt im Supermarkt, kannst dir das Zeug kaufen, was du trinken musst, um garantiert nicht zu überleben. So. Genau, richtig. Aber ich meine, was das ist. YouTube-Tutorial liefert dir die gleichen Informationen. Das stimmt allerdings, ja. Ja, also. Wobei die Frage ist, ob das nicht vielleicht auch strafbar ist, es nur bisher noch niemand zur Anzeige gebracht hat. Genau. Ja, die Frage ist, die Anleitung, einen Atomreaktor zu bauen, ob das quasi inhärent dazu führt, dass ich quasi eine Atombombe baue. Nur wenn man konservativen Politikern, die immer noch glauben, man würde ins Internet gehen, folgt, dann ist das genau so, ja. Ja, das ist aber wie oft am Tag sind genau genommen als Normalsterblicher kommt man gar nicht an die Teile ran, die man dafür benötigt. Ein Atomkraftwerk zu bauen oder eine Atombombe zu bauen, doch. Atombombe. Ja, doch, das kriegst du schon, das kriegst du schon hin. Also, du hast ein Uranproblem, ja, aber das ist auch dein einziges. Musst du oft genug bei Amazon bestellen. Oft genug Uran bei Amazon bestellen. Mit Prime, damit es morgen ankommt. Ich will mein Uran morgen haben. Ja. Ich will morgen ein riesiges Loch dahin brennen, wo Berlin dereinst lag. Ja, wenn du akribisch genug bist, dann gibt es ja noch genügend Uranerzmine und dann musst du halt eben deinen Erz dir selber schürfen. Holst den Klappspaten, fährst mal runter in eine Wismut, ne? Genau, richtig. Was machen Sie hier? Nix! Nur, das Problem ist, da bist du wahrscheinlich 20 Jahre beschäftigt, bis du erstmal so viel Erz hast, dass du daraus, sag ich mal, oder ausreichend Erz hast. Und dann musst du es aber ja noch anreichern. So, dass es dann waffenfähiges... Ja, aber dann, mein Gott, dazu brauchst du dann halt eine Zentrifuge. Genau, richtig. Also 1000 wär gut, also ja. Oder eine, du brauchst halt 1000 Mal so lang. Projektmanagement, ne? Genau, richtig. 9 Frauen brauchen einen Monat, um ein Kind zur Welt zu bringen. Das ist Projektmanagement. Ja, das sind dann 9-Mann-Monate, nicht? Ja, genau, 9-Mann-Monate, beziehungsweise 9-Frau-Monate, genau. So, und jetzt haben wir lang genug gelabert. Ihr habt gemerkt, ich habe noch ein bisschen die Länge gezogen, weil der Kollege Langenfeld sich ein bisschen verspätet hat. Aber der ist jetzt da. Das heißt, ich kann jetzt nach Hause gehen und habe auch kein Wochenende, weil ich morgen wieder arbeiten muss. Dann, dann schlaf aber trotzdem gut in der Zwischenzeit. Ich bemühe mich redlich im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Und zwar stets. Wann musst du morgen wieder aufstehen? Also ich kann relativ lang schlafen. Um 9 muss ich aufstehen. Also es geht noch. Du hast gut. Ich musste die ganze Woche, bin ich um 4:30 aufgestanden, um 6 auf Arbeit zu sein wegen Frühschicht. Das ist also Schichtarbeit. Ich meine, sowas Ähnliches machen wir hier ja auch. Ja. Und ich finde das ganz, ganz schrecklich, ehrlich gesagt. Also ich habe ja auch jahrelang hier die Radio Fritzen am Morgen moderiert. Hm. Da bin ich um 3:20 aufgestanden. Aber da warst du mein Opa, der Bäcker ist, weißt du? Da wärst du zu ihm runter, hättest du noch ein paar halbfertig gebackene Brötchen haben können. Hätte ich dann hier irgendwie Stockbrot draus machen können, auf dem Lagerfeuer, was wir hier in... Ja, ihr habt ja sogar eine Lagerfeuer-Sangel. Bitte, was haben wir? Lagerfeuer-Sangel. Sangel? Albrecht, du musst ins Bett und ihr allen anderen auch und ich erst recht. Ich danke fürs Mitspielen, wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke, gute Nacht, tschüss. Und ich habe es ja gerade schon mal gesagt, es geht hier weiter mit André Langenfeld, der legt gleich ein paar Platten mit Tanzmusik auf, damit ihr was zum Tanzen habt. Und wir hören uns wieder in einer Woche am nächsten Freitag. Habe ich ja gerade schon mal, das habe ich nicht gerade schon mal gesagt, aber vorhin habe ich schon mal gesagt, dass wir nächsten Freitag wieder eine Sendung machen, in der ich ein Experiment mit euch durchführen möchte. Werdet ihr dann nächsten Freitag hören, beziehungsweise machen müssen, weil ich werde gar nichts sagen in der nächsten Sendung, sondern nur die Leitungen aufmachen. Bis dahin, ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Ein schönes Wochenende solltet ihr haben. Ich glaube, Sonntag regnet's. Dann habt ihr halt kein schönes Wochenende. Und das hört man.